Herzlich willkommen zum Sylphmedia.de Podcast. Ja, herzlich willkommen und hallo. Hallo. Ich bin nicht alleine, siehst du, und da hat der Holger sich auch schon bemerkbar gemacht. Und das war schon der erste Klopfer. Hallo Holger. Hi René. Und liebe Zuhörer und drinnen. Hallo da draußen, ja. Ich muss ja erst mal gucken. Irgendwie will ich. Wir haben jetzt so lange keinen Podcast gemacht, dass ich mit den ganzen Knöpfen hier schon überfordert bin. Ja, ich merk's. Ach, ich sag dir. Und die ganzen Strippen erstmal. Tja, da ist die Routine weg mit dem Aufbauen. Das hat ganz schön lange gedauert diesmal. Nee, Fenster? Sich ein Dafür ja lauter Ordner. Achso, du guckst gerade auf mein iPad, ja, da sind ein paar Ordner. 64 GB, die müssen voll gemacht werden. Ich hätte auch gerne ein iPad. Siehst du, ich muss mal gucken, was die gebraucht kosten. Na, jetzt, wo das Zweier raus ist, dürften die auch relativ preiswert sein. Ja, ich hoffe. Ja. Ja, obwohl wir zu lange Pause hatten. Warum eigentlich? Osterpause. Du hast recht, wenn du atmest, hört man das. Atme doch einfach nicht. Hattest du sonst einen Popschutz drauf? Nee. Nein. Nicht? Ich bin Allergiker. Du bist Allergiker. Schnie wie ein bisschen rum. Ja, das ist echt nur im Auge behalten. Das Problem ist, ich hatte... Was, die Pollen? Nein. Die sind raus aus meinem Auge. Dein Geräusch. Ach so. Aufnehmen tut's deine Geräusche, die du hier fabrizierst. Ja, ich bin der Darth Vader jetzt. Genau. Kennst du diese tolle Passat-Werbung? Nee. Nee? So ein kleiner Junge, also das gibt irgendwie zwei Werbungen davon. Aha. Da ist so ein kleiner Junge und versucht, also hat so Darth Vader-Kostüm an. Ja. Und läuft so durchs Haus und versucht immer die Macht zu benutzen. Also ich, der will seinen Hund beeinflussen oder das Sandwich, was seine Mutter ihm gerade gemacht hat, so rüber, also den Teller zu sich schieben, ohne sie ihn zu berühren. Kenn ich nicht, so. Nee. Läuft das im Fernsehen? Ja. Echt? Genau. Wir haben keinen Fernseher. Und ganz am Ende rennt da halt, also der Vater kommt nach Hause mit dem Auto, mit dem neuen Passat, der kleine Sohn rennt hin und so, Papa, geh aus dem Weg, ich muss was ausprobieren. Dann stellt er sich vors Auto, macht so die Hände so wie so eine Hexe, so Richtung Auto. Ja. Und der Vater steht dann in der Küche und in der deutschen Werbung ist es so, dass der Vater dann auf die Fernbedienung drückt und das Licht vom Auto geht an. Und der kleine Junge denkt so, endlich, ich habe die Macht benutzt. Und in der amerikanischen Werbung geht das Auto dann an, also der Motor geht dann an. Aha. Ja. Der verarscht der Vater seinen Sohn quasi. Genau. Cool. Aber ich finde die Werbung witzig. Endlich mal wieder eine gute Werbung. Und die ist auch bei YouTube sehr gut angekommen. Aha. Ist ja gut. Ich merke, so humortechnisch... liegen wir nicht auf einer Welle. Also, warte, mache ich mir gleich mal als Notiz. Holger lacht über komische Sachen. Komische Sachen? Naja, klar, warum nicht? Über was für Sachen lachst du denn? Ich überlege gerade, was ich das letzte Mal lustig fand. Ja, ich merke, du hast nicht so einen tollen Humor irgendwie. Du lachst auch nicht so oft. Ich höre mich, wenn ich die Podcasts nochmal höre, dann bin ich nur am Lachen und du oder am Kichern, ja, so am Schmunzeln. Vielleicht und du. Sollte man... ich höre mal hier auf. Ich habe halt den Ernst des Lebens schon erkannt. Oder werde tagtäglich davon. Ja, das Problem ist aber auch dein Grinsen, dein Lächeln. Das sieht man, das hört man nicht. Also ich habe auch echt ein Dauerlächeln im Gesicht. Ja. Also ich wache... Weil es Wetter jetzt so schön wird? Abends mit Spannung im Gesicht werde ich werde müde durch die Spannung im Gesicht, weißt du? Glaubst du warst beim Faceliften? Total. Ja, ich bin auch in einem Alter, wo man es langsam nötig hat. Ich mache das alles mit Klammern hinterm Kopf. Man sieht's nicht. Was ich sagen wollte, warum das hier audiotechnisch wahrscheinlich ein bisschen verstellt ist, Julia hatte das Mischpult mit zum Fotografieren. Also, ich habe es beauftragt zum Fotografieren. Kann sie mit dem Audio-Mischpult auch Farben mischen? Oder? Nein, ich habe ihr gegeben, dass sie Fotos macht, damit ich mal einen Beitrag über unsere Technik machen kann. Ne? Hast du auch hiervon schon ein Bild gemacht? Von der, von der... echt? Warte mal, jetzt muss ich... Beitrag Mischpult. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich schreibe nämlich gleich die Notizen mit. Dann brauche ich mir den Podcast nicht noch fünfmal anhören. es gibt einen Beitrag tatsächlich über diese Sanduhr heißt sie. Wo ich erkläre, wie man mit Hilfe dieser hübschen Sanduhr das hinkriegt, so seine Ziele zu erreichen, was man so vorhat. So. Weißt du? Nimmst du dir? Das sind irgendwie, was sind da drin? 30 Minuten, ne? Ja. Halbstunde, das hast genau. du immer. Damit man hast du dir auch schon die 10 Minuten markiert? Ich hatte überlegt, ob ich wirklich mal ein 10-Minuten-Glas hole. Ja? Es gibt auch Eierwecker. Die sind aber nur 302. Und siehst du. Es gibt aber auch längere. Ja, aber das sieht optisch viel schöner aus. Das Problem dann brauchst du ein Riesensandglas. Für eine Stunde ist es ein Stundengläser. Es gibt auch 2-Stunden-Gläser. So groß sind die nicht. Nee? Nö. So ein Tagesglas ist vielleicht groß. Und so ein Jahresglas. Hatte ich, weißt du, dass die mit der Zeit schneller gehen? Also, dass die, die der jetzt Sand ein bisschen wird feiner. Genau, also er reibt sich ab und dadurch wird die Sanduhr mit der Zeit schneller. Ach. Deswegen ist eine neue Sanduhr ein bisschen länger als normal, als sie sein sollte, ja. Nee, und das Tolle daran ist, wenn du sagst, okay, ich nehme eine Viertelstunde Zeit für irgendwas, dann guckst du auf die Uhr, sagst, naja, jetzt ist es, weiß nicht, 15:17, ist eine krumme Zeit, dann warte ich mal nur bis 15:30, fang dann an. Ist das dann schon blödsinn, dann runde ich doch. Echt? Ja. Wie du rundest. Na, bei 17 sage ich entweder, okay, in einer Viertelstunde, dann mache ich halt genau bis halb oder bis 35 oder 40, je nachdem. Ja, es gibt aber Leute, die haben es nicht so einfach. Und mit so einem Teil, das kannst du ja nicht. Ja, das ist ja Zeitverschwendung, die 3 Minuten dazu warten. Ja, eben, genau. Dann ich halt lieber direkt los. Ja, aber es gibt ja vielleicht Leute, die für die auch es gibt auch mathematisch Schlaue, die rechnen, die können das so schnell richten. Aber es geht ja darum, die Hürde so niedrig wie möglich zu halten und mit so einer Stunde, mit so einem Stundenglas, 10 Minuten. Nimmst du, stellst du hin, ne, und dann kannst du sofort loslegen. Ja. Dann sage ich mir, dann nehme ich 10 Minuten, dann brauche ich und nicht rechnen. Und das ist angenehmer, du wirst nicht, von der Uhr wird man so gedrängt, dann guck mal, ah, jetzt ist schon 16 Uhr. Dann sage ich, oh Gott, mein Gott, der Sand wird immer weniger. Deswegen habe ich dieses das Stundenglas geholt. Halbstunden. Ja. Halbstundenglas, genau. Ja, aber, ja, aber naja, wenn ich jetzt gucke ich auf die Uhr und denke, scheiße, die Zeit geht vorbei. Und so gucke ich das Halbstundenglas und denke mir, mein Gott, der Sand wird immer weniger. Das ist wohl wahr. Also so eine Uhr, die hat ja was Bedrohliches. Na, die hat was Bedrohliches, so eine Uhr, so eine richtige mit Zeigern. Ich glaube, das ist nur bei uns Deutschen so. Es ist 21.54 Uhr. Ja, finde ich übrigens cool. Das ist so eine, wo die Zahlen nach vorne klappen. Bekannt aus. Amerikanisch. Das Murmeltier. Ja, zum Beispiel. Ja, mein Lieblingsfilm. Und ich unter, hattest du mich nicht neulich gefragt, was mein Lieblingsfilm ist? Was? Irgendjemand hat mich gefragt, was mein Lieblingsfilm ist. Was ist dein Lieblingsfilm? Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, den finde ich gut. Gut, aber was ist dein Lieblingsfilm? Ist er, ja. Ja? Und mir fällt jetzt kein anderer ein. Ach so. Die anderen, die darf ich ja nicht nennen. Warum? Weil es noch vor 22 Uhr ist. Müssen wir zahlen? Ach so. Also, liebe Zuhörer. Liebe Kinder. Müsst ihr entweder ins Bett. Nee, bitte, ja. Wie war das aber mal zum Fernsehen immer, wenn schlimme Nachrichten kommen? Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder jetzt irgendwie... Echt jetzt? Weiß ich nicht. Das, schon im Fernsehen, das sollte man so. Mal einführen. Das sollte man mal bei wirklich einführen. Bei den Bildern heutzutage, ja. Ja, allerdings. Allerdings. Ja, wenn ich hier diesen U-Bahn-Schläger... Ja. Ja. Nee, es geht auch im U-Bahn-Fernsehen schon los. Also ja. Da sind ja keine Bewegtbilder, aber auch da ja ist schon, mir schon aufgefallen, wo ich sage, Gott sei Dank kann das Kind nicht lesen, aber es reicht schon manchmal die Bilder, die da zu sehen sind. Ja. Grausame Welt. Grausam. Ja, vor allem diese blöden U-Bahn-Schläger. Ja. Jetzt hast du mich von dem Mischpult weggebracht. Und Julia alle Knöpfe verdreht. Zurück, genau, hat alle Knöpfe verdreht. Also schlimm, böse Julia. Sollte ich. Sollte, ja. Und da wollte ich dir noch was um das Thema. Ja, mach ein Screenshot Thema. Von. Ein Screenshot. Von das oben ist ein Foto. Ein Screenshot. Wir sind hier Nerds. Ja. Von Nerds für um auf Nerds. Der technischen Schiene jetzt noch schnell zu bleiben, bevor du dich über U-Bahn-Schläger aufregen kannst. Nee, jetzt wollte ich, ja, ich habe schon wieder ein neues Thema. Ja, na dann hier hast du einen Zettel. Unsere Zielgruppe. Warte, schreib dir auf. Jetzt machen wir erstmal. Deswegen wollte ich so einen Zettel haben, vor dem Podcast. Ein Ding nach dem anderen. Eigentlich denk daran, ich gar nicht, du sollst den Zettel nicht vom Tisch, sondern in der Luft vor dir halten und draufschreiben. Okay. Hast du einen Pinsel? Nee, pass auf. Du wolltest ja mal ein Echo haben, ne? Und ein Gewitter. So wie bei... Nee, Gewitter kann ich dir leider nicht... Ich habe geguckt, ob es irgendwelche Soundboards gibt. Ich habe keinen Bock, noch den Laptop hier auf den Tisch zu stellen. Und hab geschaut... Das kann ich ja machen. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Platz. Auf dem Tisch. Ich habe dich doch gefragt, ob ich mein Mikro auch seitlich haben kann. So von der Seite oder was? Ja, war ein Spaß. Ja, kannst du gerne auch haben. Wolltest du vorhin wolltest du es von der Seite haben, genau. Ich habe, also ein Echo würde ich eventuell Räuspertaste zulegen. Ja, also, ich habe es als Effektgerät von der Gitarre gesehen, so als Pedal, ne? Ja, du und musst es nicht unbedingt machen, nur weil nein, ich das jetzt nein, nee, ich finde es auch so interessant. Und musst du dich in die finanziellen Abgründe schmeißen, unterstützen. Ne, ich weiß ja, wer mir da raushilft dann. auf jeden Fall ist ja der passende Eingang am Mischpult auch, dass man den Effekt halt mit einstreuen könnte. Ja, und nee, deswegen hole ich ja auch kein, würde ich ja keinen Effekt nur so holen, sondern ich hole es als Gitarrenpedal, damit ich es halt für die Gitarre aufnehmen kann. Ja. Ne? Dann bräuchte ich 2 Pedale, bitte. Für meine Schniefigkeit. Der Räuspertaste. Oder ein Pedal. Dann schnieft er woanders hin. Okay. Ja. Gut, da haben wir das geklärt. Dann klopfst du woanders hin. Ich klopfe nicht mehr. Nicht mehr, nee. Ich habe damit aufgehört. Wo unser Intro lief, hast du geklopft. Gut, das hat aber der Zuhörer nicht gehört. Oder? Habt ihr was gehört? Ich nicht. Du hast auch getrickst. Siehst du. So, du hast schon wieder ein neues, du hattest da ein neues. Hätte ich mir nicht aufschreiben brauchen. Zu den U-Bahn-Schlägern wollte ich eigentlich gar nichts sagen. Ich finde das traurig. Ich finde, ich meine, okay, jetzt müssen wir mal was dazu sagen. Ich finde das so zum Kotzen, wenn die dann immer sagen, so, ja, ich hatte Langeweile und war aggressiv, jetzt wie beim aktuellsten Fall. Ja. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann die auf freien Fuß zu lassen und ja, dann, aber da ist es und ja, dann kommen die halt wieder so Kindergartenstrafen oder so. Da sage ich dir, gut, das finde ich auch nicht in Ordnung, aber hätte ich deutsche Rechtsprechung, ne? Du kannst ja niemanden, was wollen sie denn jetzt mit ihm machen? Sie können ihn ja nicht einsperren, er wurde ja noch nicht verurteilt. Weißt du, du kannst ja niemanden einsperren, bevor er verurteilt wird. Und jemanden festzuhalten vor der Verurteilung. Na, was dauert denn daran nicht so lange? Nee, also da sind ich mein, sie ja wohl fixer geworden, ne? Da gibt es jetzt ja. Die Blitzgerichte. Ne? Ja, genau. Und da muss man jetzt mal abwarten, was passiert. Also, jetzt stell dir mal vor. Na, dann kommt er für 1-2 Tage in U-Haft, dann ab von Richter, knack weg. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man das sehr emotional sieht, was auch total verständlich ist, ne? Also so einer gehört auf jeden Fall bestraft. Ne? Ja. Aber es heißt ja Rechtsprechung, weil da eben festgestellt werden muss, ob Recht oder Unrecht ist, ne? Also sie können ihn ja jetzt nicht einfach einsperren. Und in Warum? Untersuchungshaft kann er ja auch nur kommen, wenn es Gründe gibt wie Fluchtgefahr oder so, ja. Ne? Das ist halt alles so scheiße geregelt. Ja. Trotzdem kann ich nicht nachvollziehen. Nee, also ich kann es nachvollziehen, dass es so ist, aber ich finde es halt auch inakzeptabel. Ja. Ne? Wer weiß, ob man dann nicht schon wieder Scheiße macht. Vielleicht war es ja gar nicht. Nein. Vielleicht. Das war sein Zwilling. Vielleicht deckt da ja jemand anders. Nee, aber sowas gibt's ja auch, weißt du, dass sich einer für schuldig bekennt. Wer war das ja in diesem Dschungelcamp da? Im Dschungelcamp hat sich der war ja auch so einer. Wie Dschungelcamp? Das war, ich bin ein Star, holt mich hier raus, genau. Ne? Ach, du meinst da war ja den auch dieser Kaufmann. Kann sein, heißt der so? Der Fabian. Ist seine Frau oder so? Der heißt, ich glaube, der heißt Kaufmann, der Bayer, so? Schauspieler. Ist das ja. Gewesen? Ich glaube, der heißt okay. Kaufmann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ja. Aber bei dem war es ja jetzt, bei den U-Anschlägern war es ja eindeutig, dass er das. Aber was mich wundert, ist, dass es halt jetzt so häufig kommt. Ja, das außerdem. Wobei ich da auch vermuten könnte, dass einfach die Aufmerksamkeit, genau, dass die Aufmerksamkeit da jetzt einfach größer ist und die Medien dann sofort auf alles reagieren. Ja, na, wie mit Flugzeugunglücken. Komischerweise hört man davon ja jetzt nichts mehr. Genauso wie mit Deepwater Horizon. Sagt ihr das noch was? Ja, diese, ja, genau. Die gluckert doch noch fröhlich vor sich her. Hört man auch nichts mehr von, weil so top aktuell und jetzt ja nichts mehr. Ich weiß gar nicht, hat man das Loch zugekriegt? Ich glaube nicht, aber ist ja egal, gibt ja gerade interessantere Themen. Ja. Fukushima. Ja, das sind halt die Medien, ne? Ja. Auch ein bisschen komisch. Ja. Die machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Bild dir deine Meinung. Ja. Oder Pippi Langstrumpf. Ja. Ja. Genau. Mein nächstes Thema war unsere Zielgruppe. Was ist denn unsere Zielgruppe? Ja, genau, das frage ich dich. Also ich weiß, die dass Allgemeinheit. Wir sehr alte Menschen haben. Über 30 also? Nein. Ja. Also wir haben Zuhörer, die jenseits der 70 sind. Ich weiß, dass wir um die 30 einige Zuhörer haben. Na gut, das kann ich mir auch denken. Ja. Und also so um die 20 definitiv auch. Ja. Okay. Genau, das sind alle, die hier anwesend sind. Also, und nein, so allgemeinen Themen. Also wir fixieren uns nicht auf unten. Ach so, du meinst jetzt, wie wir den Podcast ausrichten. Ja, generell und so, ja. Inhaltlich. Wen wir erreichen wollen. Ach, wen wir erreichen wollen. Also gar nicht mal vom Alter, sondern so vom Interesse her. Ja, Allgemeinheit. Ja, in erster Linie. Ich meine, wir haben so ein bisschen Nerdkram wie Videospiele und Computer. Die Leute, die sich für uns persönlich interessieren. Wir haben, genau. Nee, ja, ich denke mal, wenn die Themen gestreut sind, dann ist halt für jeden was dabei. Ja. Und wenn wir was aus unserem Alltag greifen und das hier in den Podcast einfließen lassen. Das hat aber auch so seine Vor- und Nachteile. Okay, eigentlich wie alles. Gut, dann haben wenn wir jetzt so Nerdkram aufgreifen und das irgendwann nicht mehr kommt, dann sind die ganzen anderen Nerds weg, die uns hören. Aber vielleicht sagen die, oh, hoho. Was habe ich denn da was? Da gibt's ja sogar eine Welt neben dem Nerdkram. Echt? Wenn ich die Tür aufmache, kann ich draußen rausgehen und sterbe nicht. Erinnert mich an die Szene bei... Ich sterbe nicht? Ne, kennst du nicht Toy Story, wo der... ich liebe Toy Buzz Story. Okay, dann kennst du ja. Erster Teil, Buzz Lightyear kommt aus der Verpackung, ja. In der Annahme, er sei ja Space Ranger und kein Spielzeug. Und ist es eigentlich okay, Filme nachzuerzählen, so für euch aber ich denke mal... Na, wer soll da mitschneiden? Nee, nicht mitschneiden, ich meine nicht, dass wir jetzt hier... Spoilern? Ein Podcast, wo Filme nacherzählt werden. Man kann, nee, wir reißen es ja mal kurz an. Ja, genau, also... Ich habe mir alle drei auf Blu-ray geholt. Ich erinnere mich. Wir haben sie auch alle drei da, aber nicht auf Blu-ray. Nee, und er kommt aus der Verpackung raus, ne, und denkt, er ist halt irgendwie Space Ranger, ne? Das und Universum vom Zorg, guckt halt und sagt, ja, ich bin hier auf einem fremden Planeten, ne? Ja. Guckt durch das Kinderzimmer. Space Command. Und dann kommt jemand, kommt eins der Spielzeuge an und macht ihm die Glocke. Der hat so wie so ein Astronaut so einen Helm auf, ne? Und öffnet ihn den Helm und er hält sich den Hals, als würde er ersticken, ne? Weil er denkt natürlich, dass er auf einem fremden Planet, wo er nicht atmen kann. Und er liebt. Und macht dann wie... und immer. Ja, genau. Ja, super Szene. Ja, und so könnte das natürlich auch einem Nerd gehen, der plötzlich vor die Tür geht und merkt, hey, so schlimm ist es gar nicht. Ist ja gar nicht so digital. Ja. Und da gibt's ja noch mehr. Und da gibt's tolle Sachen. Man kann auch ohne elektronische Geräte Spaß haben. Auch das können wir doch vermitteln. Ja, ich spiele mit meiner Nichte jetzt immer so ein bisschen mit dem Football. Ja? Ein bisschen hin und her werfen. Hat sie gut drauf. Auf dem Feld? Na, wir waren jetzt am Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist ja eine große Wiese. Ja. Da ein bisschen. Oder bei denen da auf dem Grundstück, auf der Wiese und so ein bisschen. Na, wir gehen ja morgen, sprich Sonntag. Und für alle, die den Podcast hören, die können sogar morgen auch dorthin kommen. Am 1. Mai. Oh. Am 1. Mai spielen angucken. Ja. Ja. Aber du kannst deinen Ball da ja mitnehmen. Da gibt's ganz Hattest offiziell... Hast du einen Originalball? Auf die... Hast du Originalball da? Originalball? Nee. Junior-Size habe ich. Na, ich muss mal gucken. Ich nehme einen von meinen mit. Da kann man da Merchandise kaufen? Begrenzt. Ja. Also ich muss auch sagen, ich war ja nun, habe seit 2 Jahren... Können wir zu den Spielern gehen? Da kommt man sehr nah ran, ja. Ja, ja. Also ich muss mal gucken, wie die Stimmung und Situation ist. Ich bin seit 2 Jahren nicht mehr dabei. Ja. Und Sie die kennen dich noch? Also ich habe den Roster mal durchgeguckt. Sehr erstaunt war ich, dass einige der Jugendspieler halt jetzt in der Männermannschaft sind. Das ist schon komisch, weil man das sieht so, die spielen erst in der Jugendmannschaft und jetzt sind die halt bei den Männern. Ne? Das klingt auch komisch. Wie? Wenn sie in der Jugend sind, sind es dann keine Männer? Nein, du musst, die Jugend geht bis, ich glaube, bis 18 Jahre. Ja. Und die Männer fangen dann bei 18 an. Und da hast du halt in der Jugendmannschaft auch 16-Jährige und 17-Jährige. Ja. Ne? Ja. Okay. Ja, und also das Team ist ordentlich bestückt. Also sind eine Menge Leute da, wenn der Roster aktuell ist. Das heißt... Und wie viele Zuschauer rechnen wir eigentlich? Kann man schätzen? Ungefähr. Ich hatte heute aus dem Briefkasten die Zeitung mitgebracht. Ich weiß ja nicht, ob ein Artikel drin war. Ich hatte 2 Stück mitgebracht. Also wenn kein Artikel drin war, bei der Jugendmannschaft könnten es, die spielen um 11 Uhr, könnten es einige mehr sein. Also jetzt wegen den Familien 20 Spieler, und so, ne? 20 Spieler dann pro Kind vielleicht ein halbes Elternteil, weil nicht jeder seine Eltern hat. Dann noch irgendwie ein paar Kumpels, also 30, 40. Die Freundinnen. Also ich sag mal, es ist auch Saisonauftakt. Ja. Ne, wenn da irgendwie... Es ist warm draußen. Ja, das ist ein Sonntag, das ist schon eigentlich optimale Bedingung. Ja. Also, wenn es gut läuft, sollten da 60, 70 Leute sein. Hey! Ja, nee, gucken wir mal. Also bin ich und wir sind bei den Männern. Ja, wir gehen zu den Männern. Also, ich hatte Rudi gefragt und... Kommt ihr auch mit? Ja, ja. Kommt der nachher noch? Vielleicht, der hat gesagt, er meldet sich. Okay. Also, so ein ganzer Tag ist mal ziemlich anstrengend. Also, wenn du von 11 bis 17 Uhr bist, das ist schon... Ach, bis 17 Uhr los? Naja, musst du 15 Uhr jedes Spiel los, 2 Stunden. Wie war das immer? Vier Viertel spielen die, ne? Genau, 4 Viertel. Und, 15 Minuten. Und das ist natürlich beim deutschen Football, wo keine Fernsehwerbung läuft, nicht ganz so anstrengend. Also das geht ja schon eine Nummer flüssiger zu. Ja. Also 2 Stunden. Hast du eigentlich mal nach dem Bullets oder gewonnen? Berlin Thunder? Ja. Mal bei YouTube geguckt eigentlich? Wie? Berlin Thunder gibt's nicht. Achso, bei nicht YouTube? Mehr. Bei YouTube? Ja. Nee, da habe ich ja so viele Spiele gesehen. Ich hätte da mal einen so einen Ausschnitt gesehen, wo einer ziemlich krass getackelt wurde. Echt? Der hat, sag ich, durch die Luft gewirbelt. Ich musste im ersten Augenblick voll lachen. Und die haben sich da voll ausgelassen, da in den Kommentaren. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war, Bullets oder... Ja, Bullets war das bestimmt nicht. Das war wohl so ein 29-Sekunden-Ausschnitt oder so. Ich weiß nicht, in welcher Liga die Bullets im Moment spielen. Das wäre also, mich auch noch interessieren. Also die sind definitiv unter der Regionalliga. Ich weiß nicht, ob sie auf Verbandsliga oder Oberliga jetzt spielen. Hm. Also Oberliga wäre noch das Höhere. Aber also sie spielen ja gegen die Razorbacks aus Erkner. Hm. Das ist ein Team. Ach cool, die haben das so, ich glaube, die haben schwarze. Wildschweine, also sie haben Wildschweine als Logo. Ja, und die haben in einer Saison, ich glaube, das war die letzte Saison, wo ich die noch begleitet habe, ja, da haben die Razorbacks zusammengespielt mit den Bullets, haben ein Team gebildet. Ich weiß gar nicht, wie die sich genannt haben damals. Die Starspieler. Nee, das nicht, die, um eine Mannschaft zustande zu kriegen. Ja, weil so wenig Leute waren. Ja. Sind auch Cheerleader? Ja, und zwar Frauen und Mädchen. Hast du jetzt mal geguckt? Ich wusste jetzt nicht, wonach ich da suchen soll. Ich kann ja mal. Na, Berlin Bullets oder so. Naja. Ja. Genau. Ja, Cheerleader, genau. Ja, Cheerleader sind da definitiv auch. Berlin Bullets. Da gibt es tatsächlich einige, drei Videos. Genau. Ach, eins ist von mir sogar. Ach. Ja. Ach, warte mal, jetzt haben wir gar keinen. Ja, warte mal, jetzt machen wir Musik, mal Kabel hier ran. Wo ist denn das? Wie lange geht denn das? Das, ich glaube, das habe ich mit der mit dem Handy oder so aufgenommen. Wo ist denn jetzt die Strippe hier? Oh, ich habe dir gesagt, du sollst vor der Sendung klopfen. Oder im Intro. Ja, das geht dir mit den Kabeln, das ist ja irgendwie alles so. Sollen wir eigentlich nachher noch von unseren Plänen erzählen? Was haben wir denn für Pläne? Mit der Band? Ja, das können wir gerne machen. Warte mal, jetzt mach ich mal ein bisschen. Machen wir jetzt mal ein bisschen leiser. Das ist so, da machen die sich warm, ne? Ich dachte immer, die haben grüne Outfits. Aber die Musik hast nicht du eingespielt. Nee, nee, sie läuft da original auf der Lautstärke. Oh, die haben Sony als Sponsor? Nee, die haben Sony als Sponsor. Echt? Wo? Klatsch. Klatsch, genau. Wobei es so ist, dass ich wurde Sony gefragt, ob da Blut spritzen am Sonntag. Nee. Also wollen wir es nicht hoffen. Gucken, ob da dieses eine Tackle-Video mit drin ist. Also sind ja nur vier Videos mit denen. Ich glaube, Sony hat damals so die Trikots Achso, nee, Sony stellt die Technik. Ja. Aha. Was denn für Technik? Und die Mikrochips in ihrem Handy? genau, das hatte ich auch mal gesehen. Videokamera zum Aufnehmen der Spiele. Achso. Und dann zum späteren Auswerten, ne? Ja. Cool. Genau, das hatte ich auch mal gesehen. Das sind die Thunderbirds, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Donnervögel? Genau, aus Berlin. Also Berlin hat ja ein paar Mannschaften so in den unteren Ligen. Ja, ich habe mal im Internet so ein bisschen rumgeforscht, was so in Berlin und so ist, aber irgendwie steht da total wenig drin. Bist du nicht auf meiner Webseite gelandet? Nee. Wenn du nach Karte Vereine Berlin rufst? Ach so, doch. Doch, es kann sein, ich hatte ja damals erzählt, dass ich mal irgendwie auf deiner Seite gelandet bin, aber ich hätte noch auf ein paar anderen Seiten gelandet, aber irgendwie sind die alle total unvollständig und ja, weiß ich nicht, von ihm wissen. Ja, aber das ist auch nicht, das ist so lang. Ja, na, auf jeden Fall wird's, also wenn die Sonne scheint, dann wird's halt auch wirklich richtig cool. Also dann macht der Sonnenbrille mit Spaß. Das machen wir nochmal YouTube. Vielleicht finden wir das eine Video noch. Ja, von den vier Videos, die wir da haben. Vielleicht haben wir sein Klopfgerät hier auch noch rüber. So. Ja, irgendwann senden wir richtig digital, da müsst ihr euch das dann hier alles rausfiltern. Wie richtig digital? Und nur klopfen. Wie die Modems. Achso, dann wir können ja auch morsen im Podcast. Ja. Siehst du, wenn du da guckst, ich gucke. Julia hat heute Post bekommen von einer Firma, die die digitale Poster anbietet oder Poster übers Internet. Und was witzig ist, die müssen die Adresse von ihrer Internetseite haben. Mhm. Weil da ist ein Name aufgeführt, mit dem sie nur auf der Internetseite steht. Wie? Habt ihr rumgetrickst? Nee, wir haben uns einen ausgedacht. Nee, wir das habe ich auch mal überlegt, weil mich manchmal wundert, wo die ganzen Werbedinger herkommen. Und das wäre ein guter Trick, das rauszufinden. Ob das mache ich bei manchmal bei Adressen, dass ich dann an unsere Hausnummer einen Buchstaben ranmache, A, B oder C. Achso, bei Ankommen tut es ja trotzdem. Ja, ja, genau, ja. Weil der Postbote weiß, dass es kein A, B oder C ja. Und du kannst dir dann halt merken, welcher Buchstabe für welches Unternehmen steht. Das heißt, wenn ihr eure Adresse irgendwo angebt, dann gebt da an, Schillerstraße 13b, auch wenn ihr nur in der 13 wohnt, und dann seht ihr, wenn ihr Post an die 13b bekommt, von welchem Unternehmen diese Adresse stammt. Mhm. Und Julia, bevor wir verheiratet waren, war Julia ja schon als Fotografin aktiv. Ja. Und damit die Kunden sich nicht plötzlich wundern, die nicht wissen, dass sie geheiratet hat, haben wir auf der Webseite einen Doppelnamen angegeben. Das heißt, ihren alten und meinen halt, ne? Ja. Und der steht nur auf der Webseite so und der Brief war genau an diesen Namen gerichtet. Das heißt, da muss sich wirklich irgendjemand ins Internet gesetzt haben, muss nach Fotografen gesucht haben, ist auf die Webseiten gegangen und hat dann die Adressen herausgeschrieben aus dem Impressum. Ist ja ein Ding. Weil andere Möglichkeit gibt es nicht, dass die an diese Adresse gekommen sind. Ja. In der Form. Ja. Ja. Ist ja ein Ding. Das ist ein Ding, das sage ich dir. Übrigens. Der CCC hatte ja mal überlegt, ob es nicht so ein Datenbrief oder so gibt, wo du einmal im Jahr einen Brief kriegst, wo alle Unternehmen drin stehen, die deine Daten haben. Und so. Ja gut, die Idee kann man haben, aber wer soll das umsetzen? Ja eben, das war eben. Schön wäre es, wenn es so wäre. Das nächste Problem wäre, das kontrolliert und so. Ich glaube, wenn wir schon von Datenoffenheit sprechen, in Schweden oder Finnland ist es so, da weiß dein Nachbar oder Norwegen, was du verdienst, das kann er kostenlos im Internet nachschlagen. Mhm. Sämtliche Daten über dich, die sind da wohl so ein bisschen offener. Da muss man sich als Mitteleuropäer wahrscheinlich erst so ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Aber da herrscht wohl die Form der Offenheit und das soll wohl gut funktionieren. Hm. Zum Thema Football fällt mir übrigens noch ein, ich habe damals bei Twitter ja einen der NFL-Spieler aus einer amerikanischen Mannschaft halt entdeckt und das war zu der Zeit, wo ich mir den Finger verstaucht hatte, ne, durchs Football. Und da hatte ich den gefragt, wie ich das verhindern kann, dass mir das nochmal passiert. Ja. Und hast das fand ich so genial. Klebetapes oder so? Nee, er hat, also, was ich genial fand, ist, dass ich hier aus Berlin, aus Deutschland, in Kontakt mit einem amerikanischen Profispieler aus der NFL treten kann. Und er mir persönlich antwortet. Und das innerhalb von einer halben Stunde war das gewesen. Ja. Die Daten brauchen ja eine Weile, bis die da drüben sind. Naja, das ist nicht, aber es ist halt, wo kommst du mal so nah an irgendwie deine Idole ran, weißt du? Und er hat mir tatsächlich auch einen Tipp gegeben. Per Twitter. Ich habe das Video gefunden. Hast du gefunden? Wo der eine so mittickelt wird. Das ist jetzt so ziemlich am Ende. Warte mal, das Video können wir ja einbauen. Ich habe jetzt ohne Ton mal gemacht. Ja, wir machen mal ein bisschen. Ist hier Ton? Ist doch gar kein Ton. Ja, ein bisschen Wind, oder? Das sind die Bullets, Tatsache. Und die spielen gegen Rot, das könnten... Ja, ich glaube, das steht in einem YouTube-Video als Name drin, denn gegen wen? Na ja, mal gucken, vielleicht erkenne ich es am Hell. Ach, gegen die Wernigerode Lynx? Die kenne ich nicht. Das ist von, wann ist denn das Video? Von 2010, ach so, okay, das ist ja auch ein bisschen nach meiner Zeit. Ja, da wird der eine auf jeden Fall voll um mir hauen. Der fliegt da ja richtig durch die Luft. Mal gucken. Der hier 32 oder was? Jetzt ja irgendwie gleich so. Oh. Hast du gesehen? Ja, und der hat sich auch wehgetan. Ja, genau, das steht da glaube ich auch in den Kommentaren. Wer war denn das gewesen? Das ist ganz schön hart. Und kaputt ist das Bein. Das hast du gesehen, dass der sich da auch getan hat? Ja, das siehst du schon. Ich habe auf dem Fahrrad mal ein Looping gemacht als kleines Kind und mir war nix. Echt? Ich war im Gras gelandet. Ja, dann sind wir Ich bin unkaputtbar. Du bist unkaputtbar. Na süß, dann das ist doch dein Sport. Steht in der Beschreibung, steht doch auch gar nicht drin. Nee, du musst in den Kommentaren gucken, da lassen die sich irgendwie aus. Ich glaube, da sogar die Spieler direkt selbst. Glaube ich, kam mir so vor. An dieser Stelle will ich den Potsdam Pussys zu ihrem Heulsusen-Sieg gegen uns recht herzlich Glück wünschen. Die dissen sich, das war jetzt voll die Punchline. Die Nummer 89. War von welcher Mannschaft? Ja, aber so, die schimpfen sich hier schon ganz schön. Ja, genau. Na, mal gucken, wie es am Sonntag zugeht. Bin ich mal sehr gespannt. Das ist 1. Mai. Da gibt's offiziell auf die Schnauze. Ja, was ich cool fand, ist, dass du es bei Facebook ansagst und sofort reagieren 1000 Leute. Das ist cool, ne? Weißt du, ich muss so ein Ding in die Zeitung stellen, damit dann ein paar Leute kommen. Ja, das Ding ist, der eine, der eigentlich mal mitkommen wollte, den hatte ich ja vorher schon mal angeschrieben. Ja. Den habe ich jetzt nochmal eine direkte Nachricht geschrieben, weil der noch nicht geantwortet hat irgendwie. Ja, und wie gesagt, Eintritt wird so, also es war, wenn ich mich recht entsinne, um die 3 Euro irgendwas. Na, ich weiß, in der ersten Liga hier Berlin Adler oder so, das war 8 Euro Eintritt. Also, das ist Bundesliga, ja. Ich finde, das ist nix. Ja. Ich weiß gar nicht, was man beim Fußball bezahlt. Zwischen 30 und... Du kannst es halt nicht vergleichen. Ne? Ja, eben, also deswegen. Erste Bundesliga Fußball ist was kostet denn eine Jahreskarte? Andere Nummer. Sie überhaupt? Also ich weiß nicht, ob die Bullets es anbieten. Ich hatte ja damals Karten gemacht, so dass man so ein Du hast doch bestimmt VIP-Karte gehabt, oder? Also ich brauchte nichts bezahlen. Ja, eben. Ich hatte Karten gemacht, dass man so einen Streifen hat, wo man zu 5 Spielen kommen darf. Ne? Ja. Und dann bezahlt es halt für diese 5 Spiele zusammen. Aber es ist halt, du musst gerade in, ja, da in der Liga, wo die spielen, muss man halt so professionell tun, damit es so angenommen. Nee, weil jetzt kommt dir, wenn du da hinkommst, ist es so, es sind, du kennst da jede Sau, das Publikum ist mit den Spielern auf dem Feld verwandt und verschwägert, weißt du? Also es ist echt so eine kleine Runde. Da kannst du halt keine Jahreskarten wirklich verkaufen, weißt du? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob die Angehörigen was bezahlen müssen. Ja. Das ist doch alles für den Verein. Die werden doch bestimmt freiwillig zahlen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich werde dieses Mal auch auf jeden Fall bezahlen. Ja. Also, ja. Muss mal gucken, ob die Kinder noch mitkommen. Vielleicht will die Liga auch mitkommen. Ja, frag sie. Also, es sind ja, das genau, sind zwei Felder. Wie machen wir das denn? Achso, das machen wir nach der Sendung. Oh, jetzt blöd von mir. Es sind zwei Felder, das ein Feld, auf dem das Spiel läuft, und ein zweites Feld, was frei ist, wo dann meist auch die Kinder so ein bisschen vor sich Achso, ich dachte, da können wir selbst spielen. Da kannst du selbst spielen. Manchmal bauen sie auch noch was auf, also dann hast du so eine Quarterback-Challenge, das heißt, es ist ein riesengroßes, aufgeblasenes Viereck und da ist ein Loch in der Mitte und dann kannst du halt den Ball da reinpfeffern. So eine Sachen sind manchmal noch, dann gibt's schön gegrillt zu essen. Ja. Also wird auf jeden Fall ein netter Nachmittag, denke ich mal. Ja. Cool. Gut, Football beiseite. Ich habe mal eine andere Frage. Ja, du musst umdrehen. Aber ich sehe hier schon, wir sind jetzt ist gerade durchgelaufen, wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Okay. Im Bereich der Elektronik, sagt dir da Klasse A irgendwas? Klasse A? Ja, das lese ich immer, wenn ich über Technik lese, so die in Gitarren oder in Verstärkern ist, da steht dann immer, ja, und hier ist Klasse A verbaut oder ich weiß ja nicht, ob es die Kabel betraf. Nee, gut. So genau, also müsste ich jetzt genauer wissen, lesen, keine Ahnung. Also ja, es gibt aber so Qualitätsmerkmale. Es gibt zum, irgendwelche Klassen, Klasse 1, 2, 3 oder so, wo zum Beispiel militärisch, da muss es irgendwo medizinisch, da muss es auf jeden Fall funktionieren, auch unter extremen Bedingungen und so. Und wir haben den Schrott in unseren Unterhaltungsgeräten. Ja, den kostet ja auch eigentlich in der Regel nichts. Wenn ich ganz ehrlich bin. Halbleitertechnik. Was ist die Alternative zur Halbleitertechnik? Nee, weil auch da habe ich gelesen, da sind nur Halbleiterelemente verbaut, wo ich denke, was, wie nur Halbleiterelemente, was gibt's denn, was ist denn das andere? Boah, was ist du kannst jetzt fragen, ich bin nicht vorbereitet. Das Halbleiter sind, glaube ich, irgendwie Siliziumteile oder so, kann es sein. Also was denn meinst du, dass die irgendwelche Toleranzen haben? Nö, ich dachte, vielleicht weißt du es ja. Nee, das hat aber damit nichts zu tun, Halbleiterteile. Das ist die Technik wieder, wie die funktioniert. Verstehe. Ja. Es gibt halt, wie waren das? Ich glaube, Halbleiterteile sind, glaube ich, Siliziumbauteile, also auch so ein Teil oder so. Ja. Und dann alles irgendwie, so genau weiß ich es nicht, da wird dann irgendwie mit Atomkerne irgendwie, keine Ahnung, da werden die Elektronen und so aufgespalten, damit da irgendwie Strom fließt und so, und wenn sich das erwärmt, dann gibt's da wieder eine physische Reaktion und dann gibt's halt die richtigen physikalischen Bauteile oder so. Gut, wie auch. Ich glaube, das ist irgendwie. Also Football-Video, das schaue ich mir noch schnell eben drauf. So, glaube ich, im Prinzip kann man das auf die Schnelle erklären. Dann die Woche war ich in Kaisers gewesen. Ja. Die haben die leckerste Blutwurst überhaupt. Echt? Oder Blutwurst? Nee, und was da interessant war, das war ich gerade gewesen, das Geräusch. Wie immer. Da ist Marketing, ne? Ist ja immer so gemacht, dass Leute auf irgendwas reinfallen oder erstmal, ne? Ja. 50% Rabatt auf alles und so eine Geschichte. Ne? Genau, wurde denn aber trotzdem noch mehr bezahlt. Genau, der Trick ist halt erstmal den Menschen zu locken. Ja? Ja. Und cool fand ich, Riegel gratis. Als ich beim Kaisers war, fand ich cool, dass es denen mal auf die Füße gefallen ist. Leider den Verkäufern, ja, weil da war auch die Ostersachen werden jetzt für den Preis angeboten. Ja, und da steht auch oben ganz groß an diesem Ding 50% auf Ostersachen. Ja. Ne? Ach so. Und die Leute greifen dann halt zu und an der Kasse geht die Diskutiererei los. Also sagt, hä, aber da stand doch 50% der Verkäufer. Ja, das kenne ich. Das ist aber nicht nur da so. Wie, ne? Und weiß es halt nicht. Und da finde ich gut, dass, also das müssten die Marketing-Leute jetzt mal miterleben auch. Ne? Die Verkäufer stehen dann da und die haben das Problem, weil die müssen dann stornieren, dann bilden sich lange Schlangen, dann war da schon so ein Suffkopf, der mit seinem Bier dann halt nicht vorher kam und dann anfing den Verkäufer zu... Wenn du meine Toilette aufmachen. Nee, der hat dann... Was ist denn jetzt das Problem? Muss einfach Storno drücken. Und dann sagt er, ja, ich kann dir nicht Storno drücken. Ja, du hast doch einen Schlips oben, du musst doch Storno drücken können. Und das dann von so einem blöden Handel ja. musst du ja anmachen lassen. Ja. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so mal miterlebe, finde ich es irgendwie immer ganz witzig, aber selbst ja. Die Person, die betroffene Person möchte ich dem nicht sein. Ich finde scheiße, dass die Kassierer jetzt dieses Marketinggebrüll ausbaden müssen, weißt ja. du? Da setzt sich einer hin und sagt, ja, schreib mal 50% hin, dann nehmen die das alles mit und vielleicht sagen sie an der Kasse dann, ja, ja gut, dann nehme ich das jetzt halt, auch wenn es doppelt so teuer ist, ne? Ja. Weil da steht ab 50% und das ist natürlich so geschrieben, dass man es ja. nicht so deutlich erkennt. Und die Preise, das fand ich hatte ja geguckt, was das kostet, die Preise stehen natürlich dann nicht an dem Produkt dran, sondern Tatsache am Fuß der Palette, ja. untenrum. Weißt du, und selbst ein Kind nicht mal mit den Augen hinkommt. Ja. Da kannst du nicht mal deinem dreijährigen Kind sagen, du kannst mir mal die Zahlen da unten vorlesen. Ne? Also ja. finde ich echt mies. Wirklich. Jungs. Aber es ist genauso, wenn sie irgendwie sagen, okay, da ist Rabatt drauf, dann durch den Scanner ziehen und dann guckst du nach dem Bezahlen auf den Bon und denkst dir, hey, das ist ja trotzdem noch der Originalpreis. So guckst wie du deine Kassenbons durch? Meine Mama macht es. Ja? Ja. Und wir wissen, welche Kaufhallen immer schummeln und welche nicht. Echt? Gibt's wirklich welche, die schummeln? Bin mir nicht sicher. Also entweder verdrehe ich es jetzt oder soll ich es überhaupt sagen jetzt? Gibt es welche, die schummeln? Also na, die da, also wo uns das immer regelmäßig auffällt. Ach so, echt, ja? Ja. Und womit schummeln die denn? Also da sind dann... Ja, wie sich, du hast dann irgendwo halt diese Rabatte. Hm? Die stehen noch auf dem Produkt drauf, aber die sind ja einfach bloß über den Scanner mit diesem Strichcode. Und das, aber da ist es noch nicht geändert. Ja, meinst du, die machen das bewusst? Weiß ich nicht, ob die es bewusst machen. Na, solange Kinder diskutiert. Ja. Eben. Und Männer... Mama, wenn dir das auffällt, geht die aber immer zur Info und sagt... Das ist dann, richtig. Das finde ich auch korrekt. Ne? Ordnung muss aber sein. Immer haben die sich da ein bisschen angeschissen, weil irgendwie... Ich habe einen Nassrasierer. Hä? Nee, Quatsch. Nassrasierer. Eine elektrische Zahnbürste war es. War so gut wie umsonst bekommen. Die Zahnbürste war zwar der richtige Preis, der da dran steht, ja. die war aber auch schon gesenkt, aber die Extrabürsten, die sind da dazu immer so teuer. Also in der Regel. Und die waren gesenkt und irgendwie... haben die aber trotzdem immer noch, also noch niedrigen Preis, aber raufgeklebt oder ja. so. Und wir haben dann halt so viele mitgenommen, weil wir wissen, okay, die sind sonst teurer. Ja. Haben wir so viele mitgenommen, dass wir sozusagen fast die Zahnbürste schon wieder raus hat. Die haben sich aus, falsch ausgepreist quasi. Ja. Deswegen haben eine Zeit lang alle Leute bei euch im Umfeld zum Geburtstag eine Zahnbürste. Nein, die benutze ich ja. Achso. Und zwar die letzte. Ja. Nee, ich habe mit Julia beim Einkaufen mal eine Zeit lang, wäre übertrieben, aber einige Male das so gemacht, dass ich ihr, also sie hat einen Artikel genommen, ja. hat den Einkaufswagen gelegt und ich habe ihr das Geld in die Hand gegeben für den Artikel. Ne? Ja. Also Butter 1,79 oder was sowas kostet. Dann habe ich 1,79 Euro, habe in die Hand gedrückt, dann ist es zum nächsten Artikel. Ja, ich glaube, wir haben es auch deswegen gemacht, um es Kleingeld loszuwerden. Hast du mit der Schubkarre da durchgelaufen? Nee, ich habe ja dann auch gewechselt, weißt du, dann den nächsten Artikel rein, dann halt, wenn ich es nicht hatte, hat sie mir das, was ich schon hatte, gewechselt. Ja. Und an der Kasse sagte die Verkäuferin dann, weiß ich nicht, 23,78 Euro und Julia gibt ihr das Geld in die Hand und das sind genau 23,78 Euro. Und da hat die Kassiererin natürlich geguckt, ne? Ja. Hat doch einer mal mitgerechnet. Es gab doch irgendwie mal so einen Typen, der irgendwie Heizkosten nachzahlen musste und weil denen das zu blöd war, weil die da irgendwie die Preise erhöht haben oder so, ist der da mit einer Schubkarre mit 1 Cent Münzen oder so davor gefahren. Ich krieg mein Gehalt auch in 1 Euro Münzen ausgezahlt, das Konto. Ja, ich merke schon, wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Ich glaube, ich kriege so einen großen Schein, weil immer, wenn ich zur Bank will und ich will einen 10-Euro-Schein abheben, dann sagen die, ist nicht. Nur weil mein Arbeitgeber wahrscheinlich keine 10-Euro-Scheine einzahlt. Macht der denn 300 Euro Scheine? Frag mich sowieso, wie die das machen. Woher die wissen, dass das mein Geld ist und nicht irgendjemand anders gehört. Dass ja, die ja nicht durcheinander kommen. Frag doch mal Wikipedia. Die haben bestimmt für jeden so ein Fach. So wie so eine Poststation. Na, Überweisungen dauern ja auch 3 Tage. Also das kann nur damit zusammenhängen, dass das Geld wirklich aus der einen Bank in die andere getragen wird und dann in dein Konto reingelegt wird. Ich überlege, wie hieß das? Flaschenpost, ne? Hier so in Büros oder so gab es doch auch diese Luftbrüchensysteme. Die sind übrigens im Kaufland. Gibt es die wirklich, ja? Die haben... das wäre cool, wenn man da so mit Julia Rücksprache halten. Die haben im Kaufland haben die Flaschenpost, Luftrohrpost, ne Julia? Echt? Ja, da haben die Rohrpost an den Kassen. Muss man gucken. Da sind so eine, die haben in ihren Tischen so eine runde, das kommt sogar von, das müsste sogar von oben lang gehen. Die müsste man sehen, die Röhren. Echt? Achte mal drauf beim nächsten Mal. Müsst ihr mal bei euch im Kaufland gucken. Jetzt, wo du es erwähnst, dass die so hochgehen, ich glaube, da habe ich die wirklich mal gesehen. Müsst ihr mal bei euch im Kaufland schauen. Also das sieht man ja, die sind ja gut zu erkennen. Ne? Hui. Ich dachte immer, das ist so ein Abfangjägerspiel. Nee, das wird... warte mal, wir können mal schauen. Warp. Genau, wir geben jetzt mal bei YouTube einen extremen Warpost oder so. Hatte ich doch mal ein Video getwittert, was mir irgendwann... Echt? Stimmt, Kaschat war es auch. Nee, ich wollte jetzt mal bei Wikipedia gucken. Rohrpost. Ob da noch interessante Fakten zur Rohrpost sind. Also die älteren Jahrgänge unter euch, die werden wahrscheinlich damit überhaupt keine Schwierigkeiten haben. Ich weiß nicht warum, aber ich muss schon mir am Paranoska denken. Hier, guck mal. Hier, so sehen die Teile aus, ne? Diese Röhren. Also ja. Das sind so Glasröhre ist das nicht. Das wird irgendwie Plastik sein, durchsichtiges. Und es sieht halt aus wie so eine Flaschenpost. Ja. Kennst du Futurama? Ja. Ja. Von Matt Groening, dem Macher von Simpsons, der sich dann auf Futurama konzentriert hat und die Simpsons vernachlässigt. Ja. Ob wir wirklich bald in der Zukunft im Jahre 3000 durch so eine Röhren fliegen? Also ich dachte, ob wir irgendwann im Jahre 3000 leben. Rohrpost ist, also gibt es seit 1853 in London. Also Hausrohrpost ist das, ne? Ja. Und in Berlin seit 1876. Und ging nur von oben nach unten, oder wie? Nee, Wie muss man sich das dann vorstellen, dass die Briefe um die Ecke fliegen? Nee, das Rohr geht halt, und das wird mit Hochdruck irgendwo hingejagt. Ja, klar, so nur, ein eckiger Brief oder so, also so ein zusammengefalteter, der kommt. Nein, guck doch mal, das ist doch so eine Kapsel. Das ist ja. Eine Kapsel, und da kommt der Brief rein. Ach so, und dann. Ne? Da fliegen die gar keine Knicke wie im Fernsehen. Doch, die werden auch Bogen. Muss ja dann Bogen sein. Ja, es müssen irgendwie große Bögen sein, ja. Jetzt gucke ich gerade mal, weil wie kann man denn festlegen, wo das ankommen soll? Das wäre auch interessant, ja. Vielleicht hast du dann vier so eine Schlitze. Wahrscheinlich, ja. Städtisches Rohrpostnetz in Europa. Vielleicht reicht ja eine, das ist ja dann das nächste Röhrchen. Bei dem kommt Tschechien, das Röhrchen an, bei Person 2, und der sieht, das muss dahin, also muss ich es jetzt auch weiterschicken. Aber dann sind sie ja irgendwann, muss noch am weiterschicken. Ne? Scheiße, da kommt schon wieder ein Ding. Warte mal, Rohrpost in Berlin. Wollen wir sowas mal einführen? Kriegen wir das hier irgendwie über die Straße geleitet? Weil wir haben ja Twitter, wozu Papier verschwenden. Rohrpost in Berlin. Pneumatische Rohrpostanlagen, also da kriegst du schon mit, wie die funktionieren. Mit Luft? Nee, mit Wasserdruck. Und dann fischst du die Kapsel immer so aus dem Wasser. Pneumatisch ist Luftdruck. Pneumatisch. Hydraulisch ist. Also guck mal hier, hier siehst du richtig, also müsst ihr mal bei Wikipedia nach Rohrpost in Berlin suchen. Da sind richtig Pläne. Das ist doch die U-Bahn-Station von England. Das ist ja unglaublich. Hier guck mal, das geht in Neukölln los. Und es geht bis... Siehst du, sag ich doch. Über Lichtmerk jetzt. Diesmal war ich's. Denn schickt der, sag ich mal, das zu dem. Und der sieht scheiße, das muss ja auch anders. Hier ist sogar eingezeichnet, der Zustand am 8. Mai 1945, ist hier sogar, welche Teile zerstört sind. Ne? Und welche noch betriebsbereit sind. Das ist ja interessant. Wo sind die ja langgeflogen, unterirdisch? Entwicklung seit 45 hier, die Rohrpost. Blockade 1949, also super interessant. Also der sich das ausgedacht. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich das ja vorher gelesen. Hier bis 55. Rohrpost ab 63. Wenn der wüsste, dass es heute das Internet gibt, der wird sich im Grab umdrehen. Ach, das glaube ich nicht. Also das finde ich schon echt. Ich habe hier Hotel Adlon. Ja. So groß ist die Taschenlampe. Was wurde da abgeschöpft? Das Geld von den Kassen. Also Rohrpost, das Geld, das mussten die aber per Hand da reinmachen, das Geld an den Kassen. Und dann wird das per Rohrpost weggeschickt. Achso, cool. Ich mach das jetzt immer so. Ja, ich, deine Taschen, aber können wir gleich mal gucken. Richtig, du musst dich ja noch hier rechtfertigen, warum du Armeekram kaufst. Wieso Armeekram? Ist das Survival, Outdoor, Camping? Was hat die Taschenlampe gekostet, wenn ich fragen darf? 12 Euro oder so. Oh, ja. Wir können ja nachgucken, da gibt's noch ganz viel. Holger hat, ich habe ja einen harmlosen. Die ist größer, als ich dachte. Also, ja, ich habe die nämlich in klein, in ganz winzig habe ich die. Das ist so eine Um-die-Ecke-Taschenlampe mit roter und blauer Folie. Eine US-Winkeltaschenlampe. Winkeltaschenlampe heißen die. Genau. Ja, also wenn ihr mal eine Taschenlampe kaufen wollt, kann ich euch nur empfehlen. Keine US-Winkeltaschenlampe zu kaufen. Nee, von LED-Lenser-Taschenlampen. Das ist ein deutsches Unternehmen, wie heißen die? Brüder? Zwei Brüder heißen die, heißt das Unternehmen. Und die machen Taschenlampen für die Polizei. Ja. Und da kostet eine Taschenlampe, also in der Größe, wie du sie hier hast, das ist so, was ist das, halber Unterarm? Ja. Ja, ein bisschen mehr als halber Unterarm. René, Unterarm. Bezahlst du, ich meine nicht vom Durchmesser, ich meine von der Länge. Ja. Hast du einen längeren Unterarm? Kind 2 und Kind 1 haben bestimmt einen kürzeren. Also so, genau, so lang wie ein Kinderunterarm. Ja. Ja, und auch vom Durchmesser wie ein Kinderunterarm. Welchen Alter? Ein Kind, was wenig isst. ja, weiß nicht, ein 6-jähriges Kind. Also es ist schon, nee, es ist der Oberarm von einem 5-jährigen Kind. Ich wollte dich jetzt ein bisschen auf den Arm nehmen. Auf jeden Fall bezahlst du da bei LED Lenser schon deine 250 Euro. Ja. Das ist mir ein bisschen teuer. Aber die ich sind der Hammer. Ja, klar, glaube ich. Hammer. Ich meine, davon gab es noch eine 60-Euro-Variante. Echt? Ja. Ich habe auch eine Taschenlampe gesehen, die kostet 190 Euro, hat 25,5 Stunden Leuchtdauer. Also hält der Akku und kannst innerhalb von 90 Sekunden wieder aufladen. Hast du diese Riesentaschenlampe gesehen, die ich hier für 250 Euro? War das das? Nee, auf diesem Bootcamp da. Das war eine kleinere, ne? Oder war das die große? Nee. Julia, kannst du den Koffer mal kurz vorziehen, nur dass Holger mal einen Blick... Aber ich habe meiner Mama zu Weihnachten für einen Campingplatz einige gekauft für... Ach nee, das sage ich jetzt noch nicht. Für Geld. So, hört die zu? Ab und zu hört die mal so... Echt jetzt? Selten. Und dann immer noch kurz reinhören. Muss ich mich ja benehmen. Und dann sagt sie mal, die lauern wieder rum. Die lauern schon wieder. Ich habe gedacht, ja, muss ich mal anhören. Oh, was ist denn das für ein Totschläger? Also die Taschenlampe, was ist das? Das ist ein Oberschenkel, ne? Also von der Länge her ist das ein Oberschenkel. Und was wiegt die? Julia, kann ja mal Licht aufmachen. Oh, war ja. Die Funktion hat mein Kader. Also, das ist jetzt noch das ist die gedimmte, genau. Und so wäre boah. Schell, ne? Und dann hast du hier auch... Also, ich könnte jetzt das Nachbarhaus... Ne? Was kostet die? 250 Euro. Oh. Aber die habe ich ja gewonnen. Ja, ich weiß. Ja, cooles Teil. Also, das aber okay, oh, zeig mal hier. Guck mal hinten. Ja, da gibt es einen Beitrag zu. Seht ihr, wenn ihr jetzt euch wundert, warum Holger mal war sagt, da gibt es einen Beitrag. Dieser, ja genau, den habe ich nämlich schon gesehen. LED-Lenser, wo ich sagen mit Video. Ja. Wo ich sagen muss, da erkennt man das nicht so richtig, wie die Leuchtstärke wirklich ist. In dem Video. Ich kenne bloß Bilder davon. Ich habe nur Videos da auch. Da packe ich sie aus. Ein Monster. Und was man und bei LEDs der schon sind aber fetzt. Man sieht die LEDs also, richtig, ne? Man denkt ja, meine LED ist dieses kleine Runde. Ja, meine Mutter hat eine einzige LED davon. An ihrer Taschenlampe. Ja. Die reicht auch für 800 Meter oder so. Also, schreiben sie aber. Nee, dann hatte ich die kleine nur bei. Die kleine kostet ungefähr 90 Euro. Ja. Nee, und Also der Preis wäre mir so heftig. Aber das lohnt sich. Vielleicht 30, 40 Euro würde ich vielleicht nochmal ausgeben, nee, aber das lohnt sich wirklich. Eine Taschenlampe, wie oft brauche ich eine Taschenlampe? So oft ist ja auch nicht stromausfall. Und die ist auch... Hey, ich weiß, es ist schon öfter als bei allen anderen, aber... Nee, also ich muss mein sagen, es lohnt sich wirklich. Also ich habe neulich auch von einem Geocacher geholt, gehört, den ich kenne, der hat sich die halt auch geholt, LED-Lenser, wo ich, der hat 90 Euro bezahlt für seine. Ich glaube, die ich habe, die hat irgendwie dann doch 70 Euro nur gekostet. Ja. Die haben sich ja mittlerweile verbessert. Nee, und das ist schon cool. Achso, wir werden mal noch den Rohrpostbeitrag verlinken, damit ihr euch das mal angucken könnt bei Wikipedia. Also Mordsteil. Die Lampe. Ja, aber wirklich. Also guckt euch den Beitrag an. Achso, die Webseite ist übrigens www.zilfmedia.de/blog und das Wummern ist Holger beim Tippen. Ach, hör auf. Du gehst doch sowieso wieder runter. Du hast ja gedacht, du machst ab und machst schon ein bisschen lauter immer, dass du das zum Runterdimpfen hast oder so. Genau, hier, Kindle jetzt auch in Deutschland. Das Fiese finde ich, wenn du bei Amazon auf Amazon Startseite gehst, dass du siehst, wofür ich mich interessiere. Was ist denn da so? Das steht bei mir aber auch. Nee, aber da steht ja, wofür ich mich interessiere. Achso, da. Was ist hier? Harry Schnorrel. Also das ist ja der ganze Disney-Kram. Hier. Ah, habe ich auch überlegt, ob ich mir welche hole. Funkgeräte. Für einen Campingplatz. Ich habe noch ein CB-Funkgerät, aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Also was ich dir da empfehlen kann, also Funkgeräte nutzen wir auch ganz intensiv, also so eine kleinen Handfunkgeräte. Stimmt, das habe ich auch auf dem Bootplatz gesehen. Dafür sind die nämlich echt praktisch. PMR haben wir, also PMR nennt sich das. Und wenn ihr das nach Funkgeräten sucht. Bei mir geht es ums Geld. Das, also du kriegst die im Zweier-Set und das fängt bei 20 Euro an und hört halt nach oben hin. Ist das fast offen. Je nachdem wie Reichweite und so, ne? Nee, die Reichweite ist fast identisch. Da geht es eher darum, um... Was ist denn die Reichweite? Kanal anzu- Naja, das ist ein Unterschied, ja, so 2-3 Kilometer mit auf freie Sicht, das ist kein Problem. Das reicht ja schon. Ja. Aber ich habe letztens welche, die sind für 80 Meter, wo ich mir dachte, dann brauche ich hochgehen, da kann ich mit zurückgehen. Nee, guck nach PMR, weil das ist richtig der Funk, das ist. Erstmal wollte ich nach der Taschenlampe gucken. Na, mach ruhig. Wie hieß die nochmal? LED Lenser. Gib nur Lenser ein, das reicht. Oder LED Leerzeichenlenser. Nee, und bei den Funkgeräten ist es bei uns so, wenn wir halt an der Spree sind, dann haben die Kinder eins und wir eins. Ja. Und dann kann man halt den Kindern mal sagen, okay, kommt essen oder, ne, weiß der Teufel. Ja, 45 Euro geht schon. Ja, und da gibt's halt, also siehst du, so ja, Kopflicht Kopf, habe ich auch von LED-Lenser und das hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Ja. So eine Kopflampe, die ist auch sehr gut. Also jetzt hast du mich ja voll überzeugt, war von der Firma. Also die ist wirklich, etwa die Nacht wurde zum Tage auf einmal. Ich werde von der Firma sehr gut bezahlt, dass ich das hier sage. Warum? Ich habe doch jetzt Nein. Nee, also ich bin wirklich begeistert. Heftig, ich habe ja, wie gesagt, einige Produkte von denen und ich... Hätte ich nicht erwartet. Hier die kleine Taschenlampe, die Julia da hat. Ja. Die ist auch von denen. Ja, okay, aber die wird mit sich klein. Du, die hat macht ordentlich Licht. Ja, klar, aber... Also für die Größe. Kannst du nochmal Licht ausmachen? Musst du in die Richtung beleuchten, dann... Ja, aber also, ich brauche ja ein bisschen größeres Feld. Ja. Nee, ein Campingplatz und... Also da ist richtig finster in der Nacht. Ja, und bei den Funkgeräten ist es so, die haben 8 Kanäle. Ja, und wenn man halt mehr Geld hinlegt, dann hat man noch, dann gibt's noch mal zusätzliche, ich glaube 40 oder so. Und das Geniale dort ist bei den Funkgeräten, wenn man noch ein bisschen mehr Geld drauflegt, ja, dann kannst du auf einem Kanal, da kannst du auf einem Kanal mit mehreren Leuten funken, ohne dass man sich stört, weil dann werden die Kanäle, und dann schickst du beim Funken einen Code, ich glaube 32 verschiedene Codes gibt's, und deine Gegenstation stellt auch diesen Code ein, und nur dann geht das Gerät an, wenn der Code gesendet wurde, den du eingestellt hast. Ja. Das heißt, es können, ich glaube 32 Codes waren, 32 Leute auf einem Kanal funken, ohne dass die sich stören. Cool. Ne, weil dein Funkgerät nur auf diesen Code reagiert, deswegen Klingelton, der vorne weggeschickt wird, vor jedem Funken. Hm. Und dein Gerät prüft, ist das der eingestellt ist, und dann macht's auf. Cool. Ja, hier ist er, 2 Brüder LED Lenser X21, 217 Euro. 217, siehst du? Wahnsinn. Nee, und die PMR-Geräte habe ich jetzt für letztes Jahr auf Wasserdichte geholt, damit ich halt mit ins Kajak nehmen kann und dann auf der Spree, das ist ja freie Sicht, geradezu dort, wo wir uns mal aufhalten, und dann kann man halt vom Wasser auch gut an Land funken. Ja. Ja. Also so, dann musst du dir noch eine zweite davon holen, von dieser X21. Ja. Dann kannst du die auf den Kajak vorne machen. Taschenlampe. Also ich glaube, die ist zwar wasserfest, aber nicht wasserdicht. Und jetzt kannst du ja mal nach PMR suchen. Das sind diese Funkgeräte. Du musst mir, glaube ich, nachher nochmal den Namen sagen, auf welche Weise. Muss ich mal in meine Wunschliste. Kannst du ja aufschreiben. PMR. Ja, und da ist der Markt recht groß. Also da... Ja. Na, hier siehst du, es gibt auch Einzelstücke, was kostet das hier? 70 Euro, so ein Einzelstück. Und da musst du mal gucken, die haben halt Freisprecheinrichtungen, dass du halt handfrei sprechen kannst. Ja. Die gehen nur an, wenn du redest. Die haben meist auch so Babysitter-Funktionen mit drin. Die haben sogar unseres, was sie haben, hat eine Klingel. Ich kann also ein Klingelsignal senden an das Gerät. Ja, ne, oder Vibration. Vibration ist schon was, aber... Man drückt zweimal die Taste und dann kommt halt irgendein lauter Klingelton. Ja, na, ich kenne halt damals diese Kinder-Walkie-Talkie, sag ich mal, wo du einmal sprechen konntest und dann konntest du so miep rübersenden. Ja, dann würde ich halt darauf achten, dass es, dass man so aufladbare Akkus hat, gute. Also keine internen, vom eigenen Hersteller. Die da hinten. Ich weiß nicht, ob du die von der Größe mal gesagt hast, die sind wirklich mickrig, also die sind echt super. Na, ich glaube, ich kenne die von diesem Bootshaus. Die und ich glaube auch, dass damit, also in Supermärkten die Sicherheitsleute funken. Ja. Ich hatte das mal mit im Supermarkt und hab mal so mitgehorcht. Aha. Dann kannst du flüchten, wenn du mitkriegst, dass es auf dich. Nee, du hörst halt, wenn die, also, weil das ist, es ist ja so, Funkfrequenzen müssen ja irgendwie genehmigt sein. Ja. Und ich glaube, das sind die freigegebenen halt für den zivilen Bereich. Ja. Ja. Na klar, und dann kommt CB-Funk. Aber ich glaube, dafür muss man auch wieder zahlen. Nee, CB-Funk kann man auch so machen. Ne? Ich hab auch ein CB-Funk-Gerät noch irgendwo rum. Ich auch. Hast du mal gefunkt? Ich habe nur zugehört. Du hast nur zugehört? Ja, weil ich immer was gesagt habe, aber da hat mir nie einer geantwortet. In welchem Jahr so? Oh, ich glaube, das ist 4, 5, 6 Jahre her. Ja, dann müssten wir uns auch gehört haben. Ich habe in die wilde Sau gefunkt. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Also, ich weiß aber, warum mir keiner mit dir gesprochen hat. Ich habe nämlich von Enrico nämlich welche bekommen. Du hast nicht QRZ gesagt. QRZ. Und QRX und sowas. Ich weiß nicht, ich habe bloß mitgekriegt, wie welche hinten immer, Hellersdorf. Richtung Spreecenter. Da waren viele, ja. Da ist auch rechts dieser Berg. Ja. Dieser Hügel, genau. Und da ist immer einer mit dem Auto raufgefahren, hat Richtung Wohnhäuser die Front zu stehen gehabt und hat dann seine Scheinwerfer angemacht und gemeint, ja, siehst du das und so. Echt? So, ja. Nee, also Funken, da habe ich auch eine Menge Leute kennengelernt hier im Umfeld. Durchs Funken. Ja, aber wenn ich da mal zwischenquatsche, irgendwann muss es die auch mal nerven, dann müssen die auch mal irgendwann sagen. Ja, es gibt ja Regeln. Eigentlich hättest du sagen müssen beim Funken, wenn sich zwei unterhalten und möchtest dazwischen gehen, möchtest auch was sagen, dann sagt man Break. Mhm. Ne? Und dann, oder QRX oder sowas und sein Kürzel. Ja, ne? AFK. Nee, das hängt immer mit Q an. Dann sagt man, ich bin mir nicht sicher, ob das QRX heißt. Das heißt dann auch so wie ein Break. Dann sagst du sowas wie QRX, wie ist dein Name? Maxim? Maxi-King. Genau, dann würdest du sagen QRX Maxi-King. Und dann quatschen die weiter und sagen, ja, Maxi-King gehört. Und dann quatschen die weiter und sagen so, okay, Maxi-King, komm. Und dann darfst du sprechen. Mhm. Also das ist ja, man nennt diese Form der Kommunikation auch... Baker 1-2, der Fuchs ist im Bau. Unicast nennt man das auch. Ne, weil nur einer sprechen kann. Ja. Aha. Cool. Genau. Gut zu wissen. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber das, ja. Ja, mein Kumpel hinten in Malzdorf hat noch ein CB-Funkgerät, der haben wir uns irgendwie nicht so empfangen können. Ich glaube, bei ihm sind so viele Störungen. Ja, es kommt auch mal drauf an, erstmal wie die Sendeleistung von dem eigenen Gerät ist und auch da gibt es in Deutschland Vorschriften, dass das auch reglementiert. Ich habe mal einen Taxifahrer gehabt, der konnte irgendwie, ich glaube, 36 Kilometer weit funken. In Leipzig war das. Der konnte hier die ganze Stadt funken. Ja, über seinen Taxifunk. Ja. Ich habe hier so ein Telefon. Nee, ein richtiges CB-Funk. Damit kann ich bis nach Afrika funken. Richtiges CB-Funk. Der meinte, der hat irgendwie einen Brenner. Das ist wohl irgendwie der Verstärker oder so. Keine Ahnung, der Sendeverstärker. Hat er bei sich unter den Sitz gehabt, da meinte er, wenn die Polizei immer kontrolliert dann klemmt er irgendwie ab oder so. Die Sendeverstärker nennen wir auch Ellas. Ja, er meinte, oh Gott, mit Brenner ständig. Und ich so, kennen wir einen CD-Brenner oder so? Also vielleicht ist das ein Firmennamen. Also es gibt Albrecht, das ist ja ganz groß. Eigentlich sagt man Ella. Ich habe keine Ahnung. Hat er nicht Ella gesagt? Das ist auch schon Jahre her. Ja gut, ist ja auch wurscht. Ich hatte... Aber ich fand das cool, wer kommt da die ganze... Zum Alter von 11, 12 Jahren habe ich zusammen mit meinem Cousin, wir hatten auch so ein Walkie-Talkie, und das war ja damals noch nicht so verbreitet, dann haben wir auf dem Friedhof, der hatte gegenüber einen Friedhof, sind wir halt mit dem Funkgerät mal rumgelaufen und haben so halt uns zugefunkt, so über 10 Meter, weißt du? Ja. Und dann... hatten wir mal für ein paar alte Damen sitzen sehen auf so einer Bank und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, einer von uns geht hin, setzt sich hin und tut so, als wenn er telefoniert nach sonst wo, weißt du? Ja. Ich habe mich also im Gebüsch versteckt, er hat sich neben die alten Damen gesetzt und dann habe ich ihn halt angefunkt und gesagt, und wie geht's? Und er, na, wo bist du denn gerade? Und ich, in Frankfurt. Und die guckten dann so die alten Damen und sagen, so weit kann man damit funken? Weißt du, Handys war da überhaupt noch nicht zu denken und dann haben wir die da ordentlich... veräppelt. Ich hätte irgendwie auch mal einer veräppelt. Ich habe gedacht, ich kann mit meiner Mini-Antenne Flugzeugfunk empfangen. Da lief so irgendein Gebrabbel im Fernsehhintergrund. Da gibt es Flugscanner und Funkscanner heißen die. Die sind auch vom Preis her, glaube ich, ganz, wenn man sich dafür interessiert, in Ordnung. Ja. Und damit kannst du Tatsache Schiffsfunk hören. Ja. Ne? Also von Schleusen zum Beispiel. Das brauche ich jetzt aber nicht. Okay, ja, wenn es interessiert, oder auf www.surfmusic.de, da kann man amerikanischen Polizeifunk hören. Aha. Cool. Weil ich kenne ja die ganzen Codes nicht. Die sprechen schon ganz klar. Also die sprechen schon gut deutlich. Ja. Da kann man mithören dort. Ja. Wer möchte? verlink mal alles unter www.surfmedia.de/blog. Ich glaube, so wie ich 14 oder 15 war, wollte ich von der Telefonzelle aus mit meinen Restguthaben von der Telefonkarte mal die amerikanische Polizei anrufen. Ja. Und 911? Nee. Achso, 911. Wir haben eine Zeit lang als Kinder und als Kind und Jugendliche. Darfst du das jetzt sagen? Ja. Ist das verjährt? Das ist auf jeden Fall verjährt. Haben wir 0800-Nummern halt gerne angerufen und haben die Leute da voll ihren Lappen. Aber mit denen hat sich wahrscheinlich sonst eh keiner unterhalten, außer wir. Ja. Oder sowas, wo wir unseren Spaß haben. 0800er Nummern, das sind Service-Hotlines. Die hießen, warte mal, das waren früher keine, wie hießen die 0800 Nummern früher? 0130. Ich glaube, die hießen, früher waren es 0130 Nummern. Das sind Service-Nummern oder was? Der kostenlose, ja. Callcenter. Julia reagiert auch nicht mehr auf alles. Julia ist auch nicht mehr auf alles. 0130 hießen die Nummern früher, oder? Die 0800 Nummern. Ich weiß ja gar nicht. kennst du Rolf? 5 ist Trümpf? Ne. Mein Azubi auch nicht. Kennst du Rolf? Aber ich kenne deinen Azubi. Du kennst ihn? Und Twitter. Ja, richtig, der twittert. Der Azubi twittert. Hört ihr uns? Ich weiß nicht, ob er uns hören kann. Gegrüßt. Hallo, kannst du uns hören? Sei gegrüßt, Azubi. Na, der wird doch hoffentlich nicht den Podcast dann ins Vorgesetzten, ne? du kennst Rolf nicht? Rolf. Kennt ihr Rolf von 5 oder Rolf mit dem Slogan 5 ist Trümpf? Nein, kennen wir auch nicht. Doch. Eine gelbe Hand? Also der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Gelbe Hand? Nein. Selbst Google weiß es. Gibt es einen Golf und 5, dann sagt Chinesen. Google sofort 5 ist Trümpf. Chinesen haben gelbe Hände. Postleitzahlen? 12627. Ach, du sollst ja eine Postleitzahl sagen. Ob du was mit Postleitzahlen... Wie ist ein Zip-Code? Gut, also Rolf von 5 ist Trümpf. Warum kann ich denn hier... Wer ist denn 5 ist Trümpf? Ups. Rolf ist das war eine Kampagne der Deutschen Post, glaube ich. Wer ist denn für die? Die war auf meiner Gitarre, hat die geklebt. Gott, vielleicht hast du das da mal gesehen. Denn? Ja, und zwar waren die Postleitzahlen damals 6-stellig. Ja. Nee, 4-stellig. Und die wurden auf 5 erhöht. Hm. Und dann gab es diese Kampagne der Post, ich glaube, es war die Post, wo halt gesagt wurde, so, die Postleitzahlen sind jetzt 5-stellig. Und da war diese gelbe Hand, eben 5, ne, 5 Finger. Ja. Und auf dem Zeigefinger war ein Gesicht und so. Und dieses 5 ist 5, die haben halt, ja, warum auch immer marketingtechnisch die 5-stelligen Postleitzahlen beworben. Ja. Genau. Gut. Jetzt kennst du Rolf. So, was ich verlinke, ist die Bildsuche für Rolf. Damit ihr auch wisst. Wie war das nochmal? Surf? Surf Music. Da kannst du doch alles im Podcast in den Shownotes nachlesen. Verstehen die denn jetzt? Ist Trümpf. Im Beitrag. Warst du schon mal auf der Webseite drauf gewesen? Welche Webseite? Auf unserer. Was war das Letzte, was du da gelesen hast? Ich habe vor 2 Wochen die Bilder wieder mal. Ach so, echt jetzt? Ja. Ich habe übrigens gesehen, wenn du auf die alten Beiträge drauf gehst und dort die Bilder anklickst, kannst du sie da auch bearbeiten. Also so auch über die 200 sichtbaren. Na, ich sehe ja... Hä? Wie? Man sieht bei Flickr nur die letzten 200 Bilder. Genau. Ja, aber wenn ich über die Beiträge gehe, aber... Genau, wenn du im Beitrag das Bild anklickst... Achso, dazu muss ich ja meinem Account reden. Genau, wenn du im Beitrag das Bild anklickst und du bist angemeldet... Ja, dazu muss ich aber erstmal wissen, welche Beiträge ich schon habe und welche sind vom Datum her. Ich melde mich ja mal ein. Genau. Das ist jetzt so interner Kram gewesen, wenn ihr jetzt gesagt habt... Ja. Worüber reden wir? Ich habe irgendwie noch Kram... Wir sollten mal über Videospiele wieder was erzählen. Ja, du hattest, also wir sind jetzt, ich sag mal... Folge, Achievements und Trophäen. Genau, du hattest ja gesagt, also erstmal, um es zu Ende zu bringen, du warst also schon lange nicht auf dem Blog gewesen. Vor hast also Wochen. Nicht gesehen, dass ich allein unter Frauen... Nein. Ja, da hast du gleich gehabt. Dann muss ich, da sage ich jetzt nichts zu. Okay. Ich da musst du auf die Webseite. Nackt, sage ich nur. Sehen. Oh. Meine empfindliche Psyche. Julia lacht also. Ja, Julia war nämlich mit. Oh mein Gott. Ja. Ich sage nur, richtig nackt. Nee, ist das eigentlich eine fiese Art und Weise für die Leute auf die Webseite zu ziehen? Das Wort nackt in den Mund zu nehmen? Ich glaube, in meinem Lieblingspodcast, den ich immer höre, ist das die Regel Nummer 2. Ach so? Wir erzählen immer Regel Nummer 2. Ich habe irgendwann mal einen Podcast verpasst, wo die das wohl aufgeklärt haben. Ich glaube, Regel Nummer 2 ist nicht über Regel Nummer 1. Ich glaube, wenn ich jetzt so die ganzen 100 Podcasts oder so gehört habe, dann könnte ich irgendwie vermuten, dass es Sex Sales ist. Wer weiß. Regel Nummer 2. Du wurdest aber von jemand angesprochen. Der unseren Podcast ganz gerne hört. Ach so, wobei hört er ihn denn? Was macht er denn dabei? Zocken, glaube ich. Ich weiß es nicht. Der zockt einen Tag über, weil er arbeitslos ist. Ja. Sei gegrüßt. Du weißt, wie ich meine. Und ich vermute mal, abends wird er dann immer noch so ein bisschen am Laptop abgammeln. Und das dabei ist gut. Vielleicht sollten wir, ihm irgendwelche Tipps geben oder sollten wir den Podcast vielleicht täglich machen. Ne? Wir starten jetzt hier die Podcast-Arbeitssuche. Ja, in welchem Bereich? Einzelhandel. Kauf. Einzelhandel. In Berlin. Ja. Verkäufer. Eigentlich habe ich ja Connection. Aber die will nicht. Ich weiß es nicht. Ja, und der hat dich angesprochen und hat gesagt, wir sollen über worüber reden? Videospiele und zu der Kategorie Achievements, also Erfolge und Trophäen. Trophäen in Videospielen. Da fällt mir ein, dass bei Minecraft... Gibt's jetzt Trophäen? Ja. Ein Update? Versionsnummer? Also bei Minecraft... Welcher, was ist denn jetzt? Alpha, Beta? Wir sind noch in der Beta-Phase bei Minecraft. Immer noch. Minecraft Achievements. Und da ist jetzt in der neuen, im neuen Update so, es gibt nicht nur Wölfe, die man zähmen kann, ja, und die dich sogar machen. Ich kenne nur also, für die, die Minecraft nicht kennen, das ist so ein Sandkasten-Sandbox-Spiel, ja. Wo man halt die Landschaft um sich herum gestalten kann, wie man gern möchte. Genau. Und da gibt es jetzt Wölfe, die kann man zähmen und dann passen sie auf dich auf. Cool. Und dann sagst du ihnen hier, mach, die Wolf-Mama. Hol dir die Kuh und dann gehen die auf die Kuh los und machen die Kuh platt. Und es gibt halt Achievements. Also es ist jetzt eingebaut, dass man eben, wenn man es geschafft hat, einen Baum zu fällen, kriegt man, hat man das Achievement Baum gefällt und ja so weiter. Ja. Wie viel? Also da gibt es ja bestimmt Punkte für, oder? Nee, die werden halt nur so, viel... dann, die sind dann halt so freigeschaltet, du siehst sie halt. Ja, aber ich meine, also bei den Achievements, die ich meine zum Beispiel, für die Xbox, gibt es Achievements mit 2 Punkten, 5 Punkten, 7 Punkte, 10, 25. Und was machen wir mit den Punkten? Nichts. Ach so, ich dachte, also diese cool wäre, wenn man damit was machen kann. Naja, also pass auf, du startest ein Spiel, fängst die Geschichte an, spielst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, schaffst das erste Level, kriegst ein Achievement, 5 Punkte, erstes Level geschafft. Cool, 5 Punkte. Und du kannst ja im Bewerbungsgespräch dann angeben. Genau. Ich hab 37. Nee, also jedes Spiel hat Microsoft festgelegt, also seine 1000 Punkte haben. Ah, okay. Genau, und sag ich mal, wenn du das erste Level dann auf Mittel, also auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spielst, dann kriegst du halt 10 Punkte und wenn du auf Schwer spielst, dann halt 15 oder so. Ja. Und irgendwann hast du halt so viele, also Punkte gesammelt, also sprich, du stellst deinen Status so ein bisschen online. Wie toll du in einem Spiel bist, was du so geschafft hast. Ups. Und was ist, Ja, und dann gibt's halt Achievements, wo nicht nur das Level geschafft, sag ich mal, ist, sondern dann, ich benutze die Waffe oder erkunde das Gebiet oder sammle die Marken. Ja, so ähnlich ist es doch bei Minecraft dann auch, so eine Herausforderung. Ja. Halt so, um das Spiel nochmal mehr auszureizen. Jetzt die Frage, where's the beef? Was hat man davon? Nichts. Bestimmt. Ja, aber manche sind da irgendwie so... Heiß drauf. Ja. Das soll motivieren zum Spielen. Das genau. soll zum Spielen aber da gibt's oder weil das Spiel nicht genug Belohnung an sich bietet. Zum Beispiel. Ja. Aber dann gibt's auch wieder Sachen, die sind total scheiße. Wie? Belohnungen, die nicht toll sind? Genau. Und zwar zum Beispiel für den Multiplayer-Modus gibt's dann bei, ich weiß gar nicht, Ghost Recon, wie heißt das? Also nicht Waschbär, sondern, nee. Doch, Recon ist doch eigentlich so. Ja, aber ich meine ja nicht du meinst Waschbär, nicht Waschbär, sondern? Ich weiß nicht, was heißt das andere? Wie wird's denn geschrieben? R-E-C-O-N. Recon. Recon, keine Ahnung. Ja, egal. Da muss man Gamer sein, glaube ich, um zu wissen, was das ist. Und auf jeden Fall gibt's da so ein Achievement für werde Erster in der Weltrangliste. Ja, wer schafft denn sowas? Ja, okay. Es sei denn, du bist der Erste. Punkte, denn. Ja, klar, aber ich meine, das sind so Dinger, wenn du wirklich das Spiel komplettieren willst, so sag ich mal, mit deinen 1000 Punkten, dann schaffst du das nie. Ja, also ich dachte, man hätte dann von den Punkten irgendwas, dass man sich dann was kaufen kann. Nee, dachte ich eigentlich am Anfang auch, aber es ist halt nicht. Ja, und ja, manche sammeln das halt. Ich habe jetzt meine 37.000 oder so. Punkte in einem Spiel? Nee, insgesamt. Nee, nicht insgesamt. Das heißt, ich habe sozusagen 37,5 Spiele durchgespielt. Da wäre cool, wenn das Unternehmen dann sagt, okay, pass auf, der mit den meisten Punkten, die kriegen, weiß ich nicht, ein Spiel umsonst. Ja, das ist aber blöd, weil es gab mal eine Zeitschrift, die hat immer regelmäßig reingeschrieben, wer der Erste ist. Und der war uneinholbar. Also der Recon ist Aufklärung. Ja, das heißt Aufklärung oder irgendwas in der Art. Geisteraufklärung. Nee. Ja. Ja, wenn auf man jeden das Fall, geklärt hat, wenn man es aufgeklärt hat. Nee, auf jeden Fall ist es dann, gab's da so einen Typ, der war ja schon uneinholbar. Ah. Das heißt, dann würde der ständig das Spiel kriegen. Oder? Ich überlege gerade, hat man das in jedem Computerspiel? Bei der Xbox ist es Pflicht, bei der PlayStation 3 war das am Anfang. Pflicht oder was? Warum? Die Entwickler müssen sowas mit einfügen. Aha. Ja, sind die. Und müssen auch 1000 Punkte sein für ein vollwertiges Spiel. Da siehst du mal, was man als Software-Entwickler halt so für Vorgaben hat. Ja, genau. Und deshalb gibt's halt auch manchmal so eine blöden Erfolge. Ja, wahrscheinlich. Also bei einem Spiel, wo ich hier mal die Puppe dabei hatte, tötet der Multiplayer-Spiel irgendwie 100.000 Gegner oder so. Mhm. Ich denke, mein Gott, ey, so lange spiele ich das gar nicht. Ja. Ich mach das ja, um Freude zu haben und nicht da, um irgendwelche... Aber bei Gran Turismo Fest, also eigentlich interessiert mich das kaum noch. Am Anfang habe ich noch so ein bisschen gesammelt, hatte noch ein bisschen den Anreiz, aber irgendwann hat mich das frei gelassen. Also solange das nicht zur Pflicht ist. Ja, genau. Ja, aber jetzt hat mich Gran Turismo wieder gereizt. Ich habe es lange nicht gespielt. Ich habe ja deins noch hier. Ja. Ich habe es lange nicht gespielt. Weil da gibt's jetzt eine Trophäe. Das habe ich beim Kumpel entdeckt. Der kann man ja auch bei Facebook jetzt hochladen. Ja. Schaffe den Nürburgring Also diese 21,85 Kilometer oder so. Ja, ja, das ist lang. Das habe ich bei auf dem PlayStation Portable auch gemerkt. Ja. Genau, das ist meine Lieblingsstrecke übrigens. Habe ich mir auch versucht, zur Lieblingsstrecke zu machen. Ja, und du, also da gibt es einen echten Rennfahrer, der mit einem Nissan GT-R die Strecke in 7 Minuten 29,05 oder so gefahren ist, was irgendwie ein neuer Weltrekord ist oder so. Und du sollst mit dem gleichen Fahrzeug, aber dann kannst du halt noch so ein bisschen rumschrauben und so, sollst halt das gleiche unterbieten. Ja, unterbieten sagt man. Die Zeit knacken. Schneller sein als er, und das ist so unschaffbar, weil wenn du irgendwie mal so ein bisschen abkürzt, so ein bisschen nur das Gras streifst oder so, dann wird die Runde, also du kannst zwar weiterfahren, aber die Rundenzeit wird nicht gewertet. Dann bist du sozusagen disqualifiziert. Und das heißt, du musst richtig Vollgas geben und darfst dir keine Fehler erlauben. Aber das finde ich wiederum cool, dass man gegen so einen echten Rennfahrer dann antritt. Das finde ich schon wieder echt. Das gibt's als YouTube-Video, die Runde. Ja. Ich bin schon ein paar Mal gefahren. Ja, also Nürburgring, meine Lieblingsstrecke, aber das schaffe ich nicht. Also ich habe es jetzt vorhin kurz, bevor ich hierher gekommen bin, zum Podcast aufnehmen, weil ich nochmal gefahren. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja nochmal gefahren. Du hast ja gesagt, dass du gerade vom Nürburgring quasi kamst. Genau. Erst waren es 14 Sekunden, wo ich endlich mal eine qualifizierte Zeit hatte. Ja. Und kurz bevor ich losgegangen bin, habe ich es echt geschafft, nur noch 4 Sekunden von der Zeit entfernt zu sein. Kannst du denn eigentlich loslassen oder... von so einem Spiel. Ja, irgendwann habe ich keine Lust mehr. Das ist mir auch schon passiert. Also ich habe schon mal so lange Minecraft gespielt, dass ich echt keinen Bock mehr hatte. Ja, das heißt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Wochen kaum noch gespielt. Vor allem jetzt die letzte Woche. Über Ostern und so. Na gut, da weil du die Möglichkeit nicht hattest. Ich hatte meine PSP bei. Ach so. Und mein iPhone. Aber du hast schönere Sachen gemacht. Hast mit Menschen gesprochen. Genau. Ich habe mir mit meiner Nichte... Warst du eigentlich im echt campen oder virtuell? In echt. Ich muss an den letzten Podcast denken. Wieso? Da hattest du gesagt, dass du richtig campen fährst. Ja. Wo ich gesagt habe, das brauchen wir doch nicht dazu sagen. Ach so. Na, könnte auch da falsch hast du gesagt, doch, du bist Gamer. Ja. Stimmt das richtig. Du erinnerst dich. Ich habe den Podcast zur Vorbereitung nochmal angehört. Und ja, genau. Und ja, ich war in echt campen. Hätte auch die Möglichkeit gehabt zum Zocken, aber ich habe gesagt, ich lasse alles zu Hause, bis auf die PSP oder so. Ja. Hab's nicht genutzt. Habe mir mit meiner Nichte noch Styroporflugzeuge geholt und so. Da gibt's auch einen Beitrag über über so eine Gleiter, wie heißen die? Huch, wo hast du denn das hingekriegt? über Leiter. Schleudersegler. Ja, genau. Sachen haben uns welche geholt. Ja, hast du, habe ich gesehen, war jetzt irgendwie auch, was, das ist ein guter Preis. Ja. Ja. Na, ich kenne aber noch die Ostprodukte. Bei Konrad gibt es auch welche, die sind schon ein bisschen teurer und die gibt es auch in richtig großen Größen. Und der Beitrag war jetzt relativ gefragt, wo ich dachte, oh, das gute Wetter geht los. Ja, die Leute, genau. Ja, Schleudersegler sind aus Styropor mit Papierflügeln. Genau, und wir hatten sie aus Plastik und Pappe. Die haben, achso. Ich kenne sie, und die Ostprodukte, die Ostflieger, die waren nämlich aus Styropor und die habe ich gesucht. War weil Styropor kein teurer Rohstoff? Weiß ich da nicht. Auf jeden Fall sind die gut geflogen und jetzt die wir haben so ein, dann zieht man mit so einem Gummi, zieht man die richtig und da gibt's bei Konrad oder es gibt auch Propeller, welche, genau, wo du mit Propeller mit dem Gummiband aufdrehst. Ja. Genau. Und so eine Dinge habe ich gesucht, aber die haben bloß an diesem neumodischen Kram und die fliegen doof. Und sind auch schnell kaputt. Siehste, da können wir ja mal einen Flugwettbewerb im, bei dem schönen Wetter dann machen. Dann müssen wir nach Bamberg fahren zu meinem Kumpel. Hier. Der ferngesteuerte. Hier um die Ecke ist ja auch ein Bastler, denn sein Auto steht auch da, Eurofighter.eu oder so heißen die. Und der, die machen auch richtig große Modelle, der hat noch einen Shop, wo der... Oh, der hat doch bestimmt hier mit richtigem Brenner oder so, oder? Ich glaube, ja. Ich hatte, stand schon mal kurzzeitig mit ihm im Kontakt, dass wir mal die Möglichkeit haben, da mitzugucken und mal ein paar Fotos oder Videos zu machen, dass man das mal sieht. Das war im letzten Jahr, das hat sich dann irgendwie wieder zerschlagen. Hm. Ich werde es, glaube ich, dieses Jahr nochmal versuchen, in Angriff zu nehmen. Ja. Da kann man sich das mal angucken. Das ist bestimmt auch super interessant. Hätte ich nämlich auch voll Lust drauf. Also jetzt nicht für 1000 Euro so ein Ding, aber so ein kleineres. Vielleicht auch mit Elektromotor oder so. Wir haben uns ja geholt im letzten Jahr ein kleines Motorbötchen, ferngesteuertes, ne, für, cool. für die Spree. Ja. Ja, und das hat schon Laune gemacht. Also. Ja. Ich glaube, wenn man da noch eine Nummer größer nimmt, die Spree ist ja recht zahm, sprich sehr niedriger Wellengang. Ich glaube, eine Fließgeschwindigkeit von 0,1 Kilometer pro Stunde oder so, also da kannst du damit so einem kleinen Bötchen... Sich mit GPS mal treiben lassen. Nee, ich hab's auch schon mal gemessen. Ja. Deswegen, ja, auf jeden Fall macht das, mit so einem kleinen Boot kannst du dann noch fahren. Ja. Weil wenn du im Rhein mit sowas fahren würdest, mit so einem kleinen ferngesteuerten, dann hättest du keine Chance. Ja. Aber das ist auch ganz cool. Da ist Konrad, muss ich sagen, auch eine gute Quelle. Ja, aber teuer. Ja, aber da mich Konrad ja auch bezahlt regelmäßig, muss ich sagen, so teuer ist es gar nicht. Nein. Vielleicht sind die teuer. Aber mein Vater hat sich ja für 80 Euro so einen ferngesteuerten Hubschrauber geholt. Na, die finde ich doof. Also da war ja so ein Hype immer mit diesen Hubschraubern. Ja. Und letztendlich sind die sauschwierig zu fliegen. Genau, und das hab ich gemerkt und hat er gemerkt. Ja. Und ich habe mir das Ding geholt. Wie groß ist denn der? So in dem Fall wie mein Lego-Raumschiff, wenn es fertig ist. Ich glaube so 60 Zentimeter oder so, keine Ahnung. Du, was du gezeigt hast, ist ein bisschen also größer als ein A4. Outdoor. Ja, ich wollte gerade sagen, weil da muss man natürlich aufpassen, diese kleinen Dinger sind natürlich nicht für draußen geeignet. Genau, das habe ich nämlich auch schon festgestellt. 20-Euro-Teile, die es da gibt, diese winzigen, die sehen zwar schick aus, aber die kannst du... Aber halten viel aus. Also ich habe so einen kleinen Styropor. Doch, ich bin da schon oft gegen die Wand gesegelt. Das Ding hält immer noch. Also ich habe, da gab es ja auch mal diese Fliegedinger. Diese wie... Ach, hier oder die Flugzeuge, was wie ein werfen Vogel, auch, was wie ein Vogel, genau, das wie eine Libelle. Ja, da stimmt. Wie eine Libelle, die musstest du werfen ja. Und dann konntest du es steuern. Ja. Und das hat so gar nicht funktioniert irgendwie. Das haben wir mal jemandem geschenkt. Das hat er einmal geworfen. Dann war es weg. Nee, und dann kaputt. War es das. Ja. Irgendwie. Nee, mein Vater ist ein blöder Hubschrauber. Ja. Konrad ist ja von uns nicht gerade, ist ja nicht gleich um die Ecke. Stimmt, Konrad in der Hasenheide. Na, ich am Hermann, das Hermannplatz. War Ernst-Reuter-Platz. Reuter, ja, gibt's aber auch, ja. Hermannplatz ist auch. Ja, aber das lag halt bei mir auf dem Schrank. Ach so, deshalb. Okay. Ja, das Ding gekauft. Er ist Nachmittag mit geflogen. Könnte mal morgen hinfahren, ich brauche neue Propeller. Ja. Gut, dachte ich, okay. Konrad kann man auch. Ja, aber da musst du ja Porto bezahlen. Ich finde, die haben cooles Zeug. Ja, die haben echt cooles Zeug. Aber so, gerade für Bastler, so gerade für Elektrotechniker, ja, wirklich, müsste das ja der Himmel auf Erden sein. Ja, aber die Kohle fehlt mir. Also jetzt hätte ich da schon viel gekauft. Hat die, da kannst du mit Kohle bezahlen, das ist aber cool. Ja. Und ja, dann habe ich, hab ich ihm die Propeller geholt. Ja. Dann ist er wie ein Tag mit dir geflogen. Kannst du mal nochmal hinfahren? Ja, dann hat er einfach kaputt. Nicht drauf. Also, ja, er hat es auch ganz nicht ehrlich. Drauf. Ja. Soll er selber fahren. Wenn ich fliegen kann, ja, muss genau. Selber fahren. Und jetzt bin ich, jetzt das Licht ist ja bei mir nicht mehr auf dem Weg, jetzt muss er selbst fahren. Ja. Jetzt liegt der Hubschrauber in der Ecke. So schnell geht's. Ja, genau. Was mich aber noch interessiert, jetzt kommt nämlich nächsten Monat ein tolles Autorennspiel raus. Ja. Ein Videospiel, und da gibt's eine Special Edition von. Special Edition, erzähl mal. Ja, und da ist ein richtiger Verbrenner drin, also ein Fahrzeug ferngesteuert mit Verbrennermotor. Ach so, das ist ja so der Trend, dass bei Computerspielen immer irgendwas noch bei ist, ja. Was man in der echten Welt gebrauchen kann oder auch nicht. Ja. Und sie brauchen kann. Das ist ein Verbrenner, du hast, ja, das sind natürlich auch Nachtsichtgeräte drin. Ja, genau, was ich hab. Funktioniert das Nachtsichtgerät? Ja. Was war das für ein Computerspiel? So ein Ego-Shooter. Ja, Call of Duty. Ja, da hast du ja einen Vorteil den anderen gegenüber, wenn du dann das Nachtsichtgerät aufsetzt, oder? Ja, vor allem beim Videospielen, ne? Ja. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das am Campingplatz mal ausprobiert, das Nachtsichtgerät, und das ist total ungewohnt. Weil das Licht, was der einfängt und was er dann für dich wieder sichtbar macht. Welche Farbe? Grün? Grün oder schwarz-weiß, ja. Also entweder Grünton oder schwarz-weiß. Genau. Aber das Bild, das ist ja... Also wenn du durchguckst, bist du immer schon einen Schritt weiter. Also wenn du jetzt auf unwegsamem Gelände bist, dann das total blöd. Das Ding hat also quasi eine Fernglaskomponente. Genau. Ja. Also nee, nicht Fernglaskomponente, weil Fernglas ist ja vergrößern. Der vergrößert ja nicht. Ja, aber wenn du schon weiter näher dran bist, dann ist das ist aus dem Blickwinkel, als wenn du durch so ein Rohr guckst. Ja. Ja. Okay. Also du bist schon immer einen Schritt weiter sozusagen. Und das heißt, du siehst den Untergrund, also du bist... Das dauert, bis das Bild kommt, oder was? Nein. Dieser Ach, dann musst du das mal angucken. Also, dann kann ich dir nur einen Tipp geben, geh zu eBay, guck nach einer steinalten Sony-Videokamera, die haben alle dieses Nightshot, oder wie das damals hieß, und dann hast du das auch. Ja, ich weiß. Und da bist du keinen Schritt weiter vorne. Ich weiß. Ja, weil da kann ich ja auch so, ja. Ja. Genau. Restlichtverstärker sind eine interessante Geschichte, die so technisch funktioniert. Also an sich... Es kann noch so finster sein, dadurch, du hast einen Hochleistungsmodus, das heißt, dann fangen auch die Infrarot-Dioden schon richtig an. Blöden Computerspiel ist so ein hochtechnisches Gerät drin. Ich bin echt entspannt. Aber Aldi gab es das mal für 90 Euro. Das Computerspiel? Nee. Das Teil? Das Nachtsichtgerät. Ja, und was hast du fürs Computerspiel bezahlt? Genau, und da habe ich 140 Euro bezahlt. Das kannst du rechnen, 60 Euro das Spiel ungefähr. Ja, da kommt's ja wieder hin, ja. Ja, eben. Ah. Nee, also du kannst du gerne mal mitbringen, wenn wir mal... Das habe ich jetzt bloß am Campingplatz. Ach so. Aber ich bring's bei Gelegenheit mal mit. Da wirst du sehen, was ich meine. Demnächst steht ja wieder demnächst ist übertrieben. Im August steht ja eine Party wieder an der Spree. Ich werde versuchen, dich reinzuschleusen. Warum? Muss ich reinschleusen? Ja, weil das nicht unsere offizielle Party ist, sondern von jemand anders. Ja, okay. Aber wir können ja trotzdem eine machen, so zu zweit. Aber das nicht, war das nicht deine Geburtstagsparty? Weil das mal gefeiert hat? Nee. Dann wurde da heimlich mein Geburtstag draus gemacht. War eigentlich nicht als mein Geburtstag gedacht. Ach so. Ja. Dann, aber als was war es denn gedacht? Vielleicht na, als Party zu unserer Webseite. Achso, ich dachte hier Party. Ja, zu dem anderen Projekt war es ursprünglich gedacht, aber das andere Projekt ist ja abgesprungen. Ja. Achso, ich dachte jetzt hier wegen Stars for Free. Nee, das werden wir aber nächstes Mal auch so timen. Ja. Also da war gleichzeitig zu unserer Party an der Spree war ein Stars for Free Konzert auf der anderen Straßenseite. Und der Wind stand auf der anderen Spreeseite. Und der Wind stand sehr günstig und wir haben nicht nur das Konzert sehr gut mitbekommen, akustisch, sondern auch das Feuerwerk. Das war der Hammer. Oberhammer war. Ja. Cool. Wenn nicht, machen wir eine Stars for Free Party dann einfach zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber vielleicht kann zu unserer Party ja dann schon die Band kommen. Vielleicht kann die Band da sogar spielen. Ja, bestimmt. Natürlich. Müssen wir mal nachfragen. Die dürften nur kein Schlagzeuger mitbringen. Aber ich habe einen Cajon da. Kann man ein Schlagzeug aufbauen? Also ich möchte nicht als Schlagzeuger ein Schlagzeug irgendwo aufbauen müssen, mitten auf der Wiese. Weiß ich nicht. Ja. Aber ja, du wolltest ja mal eine Erfahrung bringen. Also falls ihr unseren Podcast hört, die wir davon kam, ich habe schon, denke ich. Warum nicht? Ja, vielleicht wollen die ja nicht, dass auf einmal so viele Leute auf sie aufmerksam werden. Vielleicht fühlen die sich ja überrollt dann oder so. Ach Quatsch. Von unseren 500.000 Wie hießen Zuhörern? Die? Away. Away, genau. Also großes A und wie kleines Way. Genau. Ja, A-Way. Na, A-Way. A-Way heißt das? Ja. Ich hätte meines gesagt. Nee, Dash. Okay. Kannst du meines sagen. Aber A-Way hört sich besser an. A-Way. hört sich irgendwie. Ja. Die norwegische Band A-Way. Ja. Ich habe heute Finn gesehen auf der Autobahn in einem super kleinen Fiat. Ja, wo ich mir dachte, oh mein Gott, die Finnen, die reiten sonst auf Elchen. Also da. Nee, also ja, falls ihr uns hört, meldet euch. Also ihr könnt eure Künste ja gern mal unter Beweis stellen und uns ein Wir starten einen privaten Band-Contest. Genau, sonst mache ich ihn. Also die Tonspuren sind ja schon fertig. Es hat nur noch keiner raufgesprochen. Julia, falls du den Podcast hörst. Bitte sprechen Sie jetzt. Nein. Gerne. Also und na, erstmal wollen wir ja Warhammer spielen. Als Gegenleistung würde ich dann natürlich auch eine Webseite bauen. Einen Gastauftritt bei einem Konzert machen. Achso, ich dachte bei den Berlin Bullets. Und bei dieser Band mit, also dann so als Gegenleistung, weißt du, würde ich für die halt mal. Ja, sie hätten auch die Wahl, mit welchem Gitarrenmodell ich auftrete. Ich hätte einiges im Angebot. Ich nehme das Piano. Ich stimme fürs Piano. Achso, ja. Oder deine komischen Elektro-Drumsticks. Aber du könntest doch mit einer Triangel oder so da auftreten. Ich hatte überlegt mit Mundharmonika. Habe ich auch eine da, also wenn du üben möchtest. Muss ich denn vorher tun, ja. Wahrscheinlich. Ja, genau. Ich gucke auf die Uhr und sehe, dass es schon 1:22 ist. Nein. Aber siehst du, unser Besuch, der heute noch kommen wollte, scheint dann nicht mehr zu erscheinen. Ist das schon so spät? Ja, der Kinobesuch sollte nach 22 Uhr. Die wollten sich doch melden. Ja, 22 Uhr sollte der Kinobesuch kommen. Dürfen wir jetzt hier den Nachnamen nennen? Nee, dürfen wir nicht. Ach so. Weil auch dieser Mensch kann so viel Aufmerksamkeit auf einmal nicht verarbeiten. Ja. Sagt dir Esperanto was? Klingt Spanisch. Könnte man meinen, ja. Esperanto ist aber tatsächlich eine Sprache. Ja. Und ist gerade wieder aktuelles Thema. Ich habe noch nichts im Blog darüber geschrieben. Vielleicht werde ich noch. Ich bin durch einen Kollegen wieder darauf aufmerksam geworden. Du hast vielleicht die letzten Twitter-Tweets gesehen. Da war was. Die waren auf Esperanto. Twitter oder? Also www.twitter. Facebook, ob ich weiß nicht. Da habe ich, glaube ich, nicht über Esperanto. Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Ich habe kaum noch Zeit für Twitter. Ich komme nicht mehr hinterher mit dem Lesen. Ja, dann hast du so viele Leute. Ich fahr zu. Ja, das außerdem. Ja, man muss ja nicht hinterherkommen. Das musst du sehen. Ich fliege meistens mal durch und dann sehe ich die Leute, die mich am meisten interessieren. Und dann kann man die ja einzeln durchgucken, genau. Ja. Also so mache ich es auch. Du musst es sehen wie Fernsehen, weißt du? Du kannst auch nicht den ganzen Tag Fernsehen gucken. Eben. Da guckst du halt einfach irgendwann mal rein, kriegst das mit, was da läuft und dann ist gut. Ne? Richtig. Ja. So mache ich das bei Twitter. Nee, und ja, der hat irgendwie, fing der an, sich wieder für Esperanto zu interessieren. Hm. Und da erinnerte ich mich an meine Zeit, in der ich Esperanto angefangen hatte. Ja. Und jetzt ja, stecke ich da wieder mit drin und das ist echt super interessant. Sag also, mal was. Ich könnte sagen... Das macht Werbung für unseren... Nee, also ich kann noch nicht fließend sprechen. Also ich bin wirklich noch im Anfangsstadium. Was? Wo spricht man das? Also Esperanto ist eine Kunstsprache oder Plansprache. Ja. Und die wurde dafür erfunden, dass die Europäer eine gemeinsame Sprache haben, mit der sich unterhalten, der sie sich unterhalten können. Mhm. Und die ist irgendwie schon 100 Jahre alt. Es gibt sogar Raps auf Esperanto. Warte mal, wir können mal. Wir jetzt haben hier, ab. Ja, natürlich. Jetzt geht's ab hier. Also ich, zur Begrüßung sagt man in Esperanto zum Beispiel Saluton. Ja, das heißt aha. Hallo. Und verabschieden tut man sich entweder mit Tschüss. Nee, warte mal. Tschüss. Tschüss. Ne? Tschüss. Und Danke heißt Dankon. Das klingt wie die Jugendsprache von heute. Nee, die ist, also die Sprache ist so aufgebaut, das möchte man ja YouTube gut ansehen, die ist so aufgebaut, dass man halt sehr schnell ableiten kann Sachen, ne? Ja. Zum Beispiel, warte mal, jetzt mal überlegen. Genau, also Saluto wäre der Gruß. Ja. Saluta wäre grüßig, also es wäre das Adjektiv, ja. Ne? Saluton ist Gruß im Genitiv. Was heißt südafrikanischer Säbelzahntiger? warte mal, jetzt machen wir Esperanto Rap. Freundeskreis haben übrigens auch, ne, die Band Freundeskreis hat eine ganze Platte rausgebracht, die Esperanto hieß. Echt? Und jetzt müssen wir hier einen Regler hochziehen. Deswegen war nämlich schon kein Ton beim Football, beim Umtackeln. Ich hatte den Regler, habe ich hochgezogen. Oder? Ah, der falsche, der jetzt habe ich den. Also, warte mal. Also da hört man jetzt leider gar nichts so wirklich von der Sprache. Wie, die haben die ja nicht ganz gequatscht. Naja, was war denn das da? Hicky, wacky, hicky. Ja, so hat sich das angehört. Kennst du den McDonald's-Rap? Nee, wie geht der? Big Mac. Big Mac. Das ist der Beat dazu. Und echt? Dann rappt einer seine Bestellung. Echt? Ja, musst du mal eingeben. Ich weiß, dass Leute an Drive-Ins ja. So gesungen bestellt haben. Genau. Das ist der. Das ist aber schon sehr alt. Ja. Ich bin der Produzent des Projektes und neben mir sitzt Esperanto. Den habt ihr ja schon kennengelernt in dem ersten. Ach so, okay, das ist der Typ, heißt Esperanto. Ja, so ein Scheiß. Also, wenn ich dann fließend Esperanto spreche, werde ich euch daran teilhaben lassen. Jetzt machen wir mal Rap McDonald's Drive-In. Big Mac. Ich glaube, aber das ist doch schon sehr, sehr alt. Das ist richtig alt, ja. Aber ich habe das letztens hier. Mal auf Deutsch entdeckt. Das hier sind, glaube ich, die Originaltypen davon. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Der links sieht aus wie Dr. Motto oder so. Und das ist schon echt cool. Warte mal, wo ist der Regler hier? With all these drive-through rap. Und zwar Drive-Thru-Rap. Schreibt sich Drive minus THRU-Rap. Und die fahren... Und bestellen jetzt. Well, I've been meaning to control my caloric intake, so I'm starting off with a fruit and yogurt parfait. I got my friend here in the passenger seat. I want a lettuce sandwich and make my bun wheat. Is that all you want? Nah, I'll take a snack wrap, but make it with tofu. Do y'all have that? Give me a grilled chicken sandwich, I've been meaning to try it. And biggie size my soda, but you better make it diet. Also die bestellen gerade singenderweise eine elendig lange McDonald's Bestellung. Und der Typ, der hat Tatsache zum Teil verstanden gehabt, was die wollten. Ich habe mal eins gesehen, das machen ja noch andere. Das kann ich das jetzt genau. Genau, mit dem. Und da kommt nämlich. Okay, jetzt das Ganze, das waren eben zwei Weiße, die gerappt haben. Jetzt hören wir mal jemanden. Aus dem Ghetto. Genau. Die sitzen auch zu Mert im Auto. Einer macht den Beat. Ja. Honey, the double cheeseburger and hold the lettuce. Don't be frontin' son, no seeds on the bun. We be up in the drive-through, order for two. I got the craving for a number nine, lock my shoe. We need some chicken up in here, in this pickle. Gorilla Mom is an electric salt on the frill. Dr. Pepper. Und ich glaube, das ist die Bestellung, wo der das tatsächlich alles mitgekriegt hat. Nee, die wiederholen noch ein paar Mal. In langsam und in schnell und... I'm sorry, I only caught the double cheeseburger. We'll slow it down for you. Okay, und jetzt sagt er, okay, wir machen das nochmal langsam. Und jetzt in langsam. Big Mac. Gut. Die Idee ist mal zu kommen. Ja, also wir sitzen im Auto. Wir sitzen im Auto im Drive-In und bestellen halt singenderweise. Finde ich eine coole Idee. Ja, genau. So, schreibe ich mir mal auf. Machen wir für den nächsten Podcast. Für nächste Woche. Sind wir unterwegs. Was? Kommen Sie? In 15 Minuten. Jetzt, wir kriegen in 15 Minuten Besuch. Ne? Dann werden wir schon durch sein, neben dem Podcast. Ja. Also, wir machen mal zweimal Video McDo für den für den Blog. So, alles klar. Könnt ihr euch also... So, machen wir... Genau, machen wir ein Videoprojekt jetzt. Ne? Wie? Na, dann nehmen wir das auch mal auf. Machen wir das auch mal. Können wir gerne... Kannst du gerne als machen? Osterfolge? Ich filme dich. Oh, der kneift wieder. Du machst den Beat. Ich mach den Beat. Ich nehme ich nehme das Instrument mit und deine Akustikgitarre. Genau. Wir machen Unplugged. Okay, Holger, machen wir. Ist ja gut. Du bezahlst den Burger. Okay. Die 1 Euro. Genau. Ja. Ja, das können wir gerne mal machen. Ja. Du Sponsors. Dann müssen wir uns nur den Text ändern lassen. Ja. Ja. Gut, wir sind bei 1,5 Stunden. Und zwar genau. Nee. Genau jetzt die letzten Körner drehen durch. Ja, man muss ja sagen, wir haben es später umgedreht. Außerdem jetzt geht's ja, wie schon gesagt, nicht richtig. Und wir kriegen jetzt gleich Besuch. Genau. Super. Ja. Hast du noch irgendwas, was du loswerden musst? Such dir endlich Arbeit. Ich soll mir Arbeit suchen. Nicht du, der Kumpel. Ach so, ja. Kumpel, such dir Arbeit. Genau. Achievements in Games. Eine Woche. Davon wird die Miete nicht bezahlt. Erstmal das. Und zweitens wird auch kein Chef davon überzeugt. Warte mal, auf die Gefahr, dass wir jetzt einen Hörer verlieren. Hat er keine Lust, oder? Er meinte zu mir, er findet nichts, weil viele schon gut. Ja, ach, keine Ahnung. Ja, ist ja egal. Ist ja, ich habe mit dem nicht allzu viel Kontakt, nur ab und zu. Ja, aber wir müssen ihn jetzt nicht verschlechtern, den Kontakt. Nee, aber er ist voll der Videospiele-Checker. Also wenn wir hören, dass jemand einen Einzelhandelskaufmann sucht, ja, der mehrere Platin-Trophäen hat. Hier ist gerade ein Job reingeflogen. Die Hemm-Tankstelle hier um die Ecke sucht eine 30 bis 40 Stunden Kraft. In Hellersdorf. Du suchst jetzt mal deine Unterlagen raus. Bitte melden Sie sich jetzt. Und die Achievement-Punkte brauchst du nicht mit aufführen. Genau, reicht deine Platin-Trophäen. Und als Passwort Passbild bitte kein Avatar aufkleben. Deine den Game-Avatar. Genau. Ich hatte mal wirklich so eine Bewerbung gesehen, der dann auch so geschrieben Enrico hatte, glaube ich, mal so eine Bewerbung. Hat er mir mal erzählt. Vielleicht habe ich es aber eben gesehen, wo dann auch so irgendwie stand, welchen Computerspiel der gut ist und so. Ach so, ja, er meinte so chatmäßig. Er meinte irgendwie mal, er hatte mal so eine Bewerbung, wo der Vorname dann in Anführungsstrichen sein Nickname stand und dann... Ja, hast du dich so nicht beworben? Ich habe mich mal beworben mit auf einer Postkarte. Ich schreibe immer meine Achievement-Punkte. Meine 37.000 Punkte schreibe ich mal. Genau. Nee, ich hatte mich bei der Straßenbau AG Strabag, sehr bekanntes Unternehmen in Deutschland, habe ich mich beworben mit einer Postkarte. Und zwar habe ich so eine Postkarte genommen, die so eine weiße Rückseite hat. War das so eine Spaßbewerbung? Natürlich war das ernst gemeint. Ja, und da habe ich... ich würde sagen, du nicht. Das habe ich aber doch schon bestimmt im Podcast mal erzählt. Auf jeden Fall haben die auch reagiert. Ja. Und haben gesagt, okay, ihre Bewerbung ist eingegangen. Ich hatte halt auf der Rückseite geschrieben, dass ich als Kind gerne am Bauzaun gestanden habe und dass ich halt in Chemie gut bin und was man so halt braucht, wenn man mit Baustoffen arbeitet. Und dass ich dass du die Baulampen mobst. Dass ich in der Baustoffabteilung gearbeitet habe im Baumarkt. Ja. Ne, habe ich auch geschrieben. Ja. Und ist dann, das was für ein Podcasten? Nee. Ja, genau. Es war, das wäre auch was für ein Podcasten. Ja. Mhm. Habe ich... Ich kann Julia jetzt leider nicht an den Stapel mit den Gitarrenzeitungen lassen. Da zeige ich dir gleich nach der Sendung mal die Postkarte. Ja. Die habe ich nämlich auch hier. Und dann kam nämlich die Antwort dann, also die erste Antwort die war, nicht die ist eingegangen. Ja. Und die zweite Antwort war dann so, willst du es jetzt also, schon petzen, wenn es für den Podcasten ist? Ja, ich könnte es ja jetzt schon erzählen. Im Wortlaut kann man es ja dann da. Okay. Und die hatten geschrieben, ja, mit so einer Bewerbung werde ich wohl nicht unbedingt Erfolg haben. Das Motiv war nicht richtig, ne? Das ist das falsche Motiv. Nee, gewesen. Die Postkarte war hinten weiß, dass ich auf der Rückseite schreiben konnte. Ich habe auf der Rückseite der Postkarte halt meine Bewerbung geschrieben. Auf der Vorderseite war ja voll durch Anschrift und Absender. Ja. Das schreiben die jetzt. Ja. Ich hatte da auch... hier könnte Ihre Werbung stehen. Genau den richtigen Ansprechpartner. Also mir wurde die Daten von der Stelle, wo man sich bewerben kann, wurden mir zugespielt, genau mit Personen, dass das auch gleich durchgeht an den, weißt du? Ja, und... Ja, super. Habe ich ja Glück gehabt, dass sie mich nicht genommen haben. Stell dir vor, die hätten gesagt, okay, geht klar, komm vorbei. Wobei ich gedacht habe, ein richtig cooles Unternehmen hätte gesagt, ja, komm, den schauen wir uns mal an. Den müssen wir uns mal angucken, ja. Schade, Strabak. Wenn ich Chef wäre, würde ich das wahrscheinlich auch. Da ist wohl an mir ein Steinmetz verloren gegangen. Ihr hättet den Besten haben können. Ja, ich kenne schon einen Tentakelmann. Der ganz toll Auffahrten pflastern kann. Genau, und von diesem Tentakelmann habe ich die Adresse gehabt. Dachte ich mir. Und wenn du den mal arbeiten gesehen hast, oh mein Gott. Ne, der hat's das drauf. Geht ab. Der macht das aber auch schon, seit er gucken kann. Das ist richtig. Ich habe nicht gewusst, dass man so schnell Steine verlegen kann. Ja, also man kann auch, gut, ich wäre wahrscheinlich nur der zweitbeste Steinmetz geworden, aber man kann auch in handwerklichen Berufen richtig gut sein. Ja, mit viel Übung. Mit viel Übung. Gut, dann würde ich sagen, wir geben Mr. Miyagi. Wir geben euch dann mal so langsam eine Woche zum Üben. Ja. Big Mac. Genau. nächste Woche senden wir dann aus der Irrenanstalt, weil wir Holgers ganze Ideen ausprobiert haben. Wenn sie uns überhaupt zusammen in eine Zelle stecken. Meinst du nicht? Kann man sich das da nicht wünschen? Wenn wir uns ein Podcast-Aufnahmegerät mit einem Diktiergerät. Also wir können. Gibt's im Knast, denke ich, Internet? Natürlich gibt's auch Handys. Die werden auch irgendwie nochmal eingeschleust. Achso. Naja. Ja, bei Radio Fritz rufen wir das mal, wie ich habe. Liebe Polizei, hört mal Radio Fritz, dann müsst ihr aber die Knackis mal anrufen. Also, rufen die nicht aus dem Gefängnis an? Doch, die rufen aus dem Gefängnis an. Achso, und was sagt Holger Klein dann? Nicht. Ja, und der hält sich mit denen. Ja, na klar, wenn sie. Wir dürfen dir jetzt nicht sagen, aus welchem Knast du da bist. Genau. Ja. Gut. Ja, hätten wir das auch geschafft. Hätten wir, ihr habt die anderthalb Stunden geschafft, habt ihr sehr gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und wir quatschen in wir haben noch einer Woche nochmal. Ja, wir müssen es ja nicht. Da kommt ja hinten noch Gelaber. Rabarababa. So. Die Kontaktmöglichkeiten kommen dann. Genau, noch. Okay. Okay, dann bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.